Da sagt die Podcast. Du mit deinem blöden Podcast, hat sie gerade zu mir gesagt. Podcast? Kommt die aus Baden-Baden? Nee, das war meine Mutter, die treibt sich hier rum. Die hat gesagt, du mit deinem blöden Podcast. Ja, das ist Ignoranz. Ja, oder Dominanz, eins von beiden. What's up? Ja, Mütter oder Eltern grundsätzlich, obwohl bei dir nehme ich, sage ich mal, nur Mutter, haben grundsätzlich so eine Pure Dominance im Leben. Also ich habe auch einen Vater. Du kannst ja meine Mutter auch Vater nennen. Ja, wollte ich gerade sagen, aber deinen Vater nimmst du selbst du nicht ernst. Ja, aber ganz los werde ich ihn auch nicht. Naja, das ist der... Erstmal. Ja, wollte ich gerade sagen, da sprechen wir uns in 20 Jahren nochmal. Oh, hier gab es gerade Geräusche. Liegt es an dem Winter, der gerade Einzug hält, oder? Hans schneit's nicht. Hast du ein Glück. Bei uns hat es heute zum ersten Mal geschnien. Geschnitten. Du hast dich wahrscheinlich wieder geschnitten, aber dann wäre ja auf Twitter irgendwas darüber bekannt gegeben worden. Wir sind nur 47,5 Kilo auf die Hand gefallen im Fitnessstudio. Das finde ich immer übrigens bemerkenswert, Leute, die aus dem Fitnessstudio twittern. Wieso? Ja, ich weiß nicht, es ist immer so, die habe ich immer in so eine besondere Kategorie früher gesteckt. Ja, da kannst du mich jetzt mit reinstecken. Das scheint so. Frag mich auch immer bei The Rock, ey du Idiot, wen interessiert das, ob du 4.40 Uhr Gewichte stemmst. Als wenn ich von mir, wenn ich hier gerade was stemme, ein Bild machen lasse, wie Patrick Storch. Naja, also das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass du dich selbst gut einschätzen kannst und das, so wie ich dann auch lächerlich finden würdest, wenn da einer mit so, sag ich mal, eher mit einer, ich sag mal, maximal aktiven Figur, so möchte ich es mal sagen, sich da hinstellt und Gewichte hebt. Bei The Rock macht das natürlich schon mehr Eindruck, aber er spielt ja immer wieder darauf an, hey, ich bin total früh am Morgen schon auf den Beinen und stehe im Fitnessstudio und so. Da denke ich mir immer so, das ist doch also... Ich poste aus dem Grund keine Bilder von mir aus dem Fitnessstudio, weil ich einfach dann übersät werde mit Neidern. Und da habe ich halt keine Lust drauf. Ich möchte einfach ein ruhiges Leben führen und ich möchte da nicht in dieser Neidgesellschaft zerfressen werden. Ist dir das denn schon mal passiert, dass du ein Bild von dir gepostet hast und dann mit Neid niedergerungen wurdest? Ja, deswegen bin ich gebrandmarkt. Ich habe mal ein Bild von meinem Penis bei MySpace habe ich mal hochgeladen und seitdem bin ich da noch nicht mehr. Geht nicht. Kannst du dich nicht mal frei bewegen auf dieser Plattform. Also ich weiß ja aus ziemlich gut... Schönes muss Geräusch. Ich mal machen. Muss ich mal machen. Wenn ich grippal erkältet bin, muss ich immer so abstöhnen. Ja, die Teekanne des kleinen Mannes. Das habe ich in mein Glas gerotzt mit Nasenrotze. Schön. Wenn es oben schwimmt, kannst du es abfischen. Nee, muss ich aus der Dose trinken. Ja. Original mit Nasenrotze im Glas jetzt. Ja, was ich sagen wollte, ich bin ja wirklich aus guten Quellen unterrichtet worden, dass du erst 21 Jahre alt bist. Da frage ich mich natürlich, wie du bei MySpace deinen Penis hochgeladen hast. weil ich Best Friend mit Justin Bieber bin. Ich frag mal direkt, wurdest du dazu gezwungen? Nein, Justin Timberlake hat mich gefragt, ob ich mal eins posten will. Bei ihm gehört ja jetzt MySpace. Hat einen guten Deal, glaube ich, gemacht vor 10 Jahren, als er sich das gekauft hat. Hat sich Justin Timberlake MySpace gekauft? Justin Timberlake hat sich MySpace gekauft und dachte sich, das ist eine gute Geldanlage. Tja. Da liegt jetzt wahrscheinlich auch das Geld auf den Servern von MySpace. Es kommt alles mal wieder. Kommt alles wieder, wie der Fukuhila. Ja, oder die 90er. Ja, wollen wir kurz über das Fitnessstudio nicht reden? Na gut, du bist jetzt wieder im Fitnessstudio. Du warst ja schon mal im Fitnessstudio für 2 Tage, oder? Ich war jetzt 4-mal. Und? Ich bin wirklich addicted. Ich war 3-mal 2 Stunden und 1-mal 2,5 Stunden. Aber das geht auch nur... Also zum einen, ich bin bei diesem FitX-Ding. Das ist ja, glaube ich, jeder wird jetzt sagen, voll das Proleten-Ding. Ist ja mir egal. Das ist einfach nur geil, weil da ein paar Kumpels von mir hingehen. Und wir gehen jetzt nie alleine hin. Hä? Proleten? Der eine vielleicht. Naja. Und auf jeden Fall, wir gehen da nie alleine hin. Nicht, das kommt nicht in Frage. Zu zweit oder zu dritt, es macht so einen Spaß, wirklich. Es ist so schön, man quatscht. Man, ich bin ganz ehrlich, honestly, wir lästern nur über die anderen. Weil wir natürlich am besten aussehen, ist ja völlig klar. Nach dreimal? Nach dreimal, natürlich. Viermal. Oh, na, dann, dann ist es, ja. Dann ist es Real Talk. Ich glaube, dann so. Veranstaltet ihr mittlerweile auch schon diverse Kurse. Ja, genau. Machst du den mit dem Gummiball, oder? Dass du da vorne sitzt? Ja, ja, wo man ganz gerade auf dem Gummiball sitzt und vorne mit so einem Gummiband so ziehen muss. Das wäre eigentlich für dich ja ein super Kurs, dass ja. Du dich auf so einen Gummiball setzen musst, wirklich so gerade, und dann kannst du einen deiner berühmten Runs loslassen über völlig banale Sachen. Das würde ich gut finden. Runs über banale Sachen? Naja, du hast da manchmal so Dinge, über die du dich aufregst, die andere als Alltag bezeichnen würden. Und das würde ich schön finden, dass man dich da beobachten kann und mitmachen kann. Es gibt bestimmt Menschen, die ihre ganzen Aggressionen ja so in sich aufstauen und die nicht rauslassen können, weil es der Beruf irgendwie nicht zulässt. Ja, und dann könntest du dich da hinsetzen mit deiner Ballsportgruppe und ihr könntet euch da irgendwie die besten Runs ausdenken und dann ja auch gleichzeitig ausüben. Das würde ich schön finden. Ich glaube wirklich, dass solche Kurse oder so Geschichten, dass Leute sich irgendwie, weiß ich nicht, erniedrigen lassen oder anschreien oder ja, weiß der Kuckuck, dass sowas echt gut funktioniert. Pass auf, nächsten Sonntag, 11 Uhr, da geht's rund. Da geht's richtig rund. Ich und noch einer, der zumindest, der eine Kollege, mit dem ich da jetzt wirklich immer hingehe, Dennis, ist ein anderer Dennis. Es gibt zu viele Dennis auf dieser Welt, definitiv. Wir machen am Sonntag 11 Uhr Cardio-Box. Das ist eine Mischung aus Cardio-Bolzen und Boxen. Hm. Und das ist natürlich die männlichste Form, da irgendeinen Kurs mitzumachen. Das auch, ist großartig. Ja, auch 11 Uhr, wo dann nur Hausfrauen wahrscheinlich anwesend sind. Hoffentlich, Alter. Wirklich, Fitnessstudios sind schon ein Hort der guten Genüsse. Also muss man wirklich sagen. Ich war 3 Jahre aktives Mitglied eines Fitnessstudios und bin froh gewesen, nach 2,5 Jahren bereits nicht mehr hingehen zu müssen. Also ich bin am Anfang sehr gerne hingegangen, aber umso länger ich da hin bin, umso absurder fand ich das alles. Erstens, diese bekloppten Kurse gingen mir ständig auf den Sack. Und wieso musst du ja nicht machen? Ja, bei uns war das aber so, dass die Kursgeber durchs Fitnessstudio gelatscht sind und ständig gesagt haben, hey, hat noch einen Platz frei bei weiß ich nicht, Yoga, Yoga-Letics. Mach doch mal mit, das ist total super, auch für den Bauch. Und mal davon abgesehen, dass ich mich natürlich dann da auch ein bisschen persönlich angegriffen fühlte, fand ich das zu übergriffig, dieses, da ist halt viel, dieses Ikea-Flair herrschte bei uns im Fitnessstudio, also das alle so, Perdu und Mensch und ach hier, also du bist da reingekommen so nach einer Woche und die haben dich begrüßt als, weiß nicht, wärst du der Patenonkel der Kinder von diesen Vögeln da. Ikea-Flair? Das ist ganz fürchterlich. Und dann herrscht das Scientology-Flair. Damit habe ich noch keine Berührungspunkte gehabt mit dieser Und Sekte. Zwar werde auch sofort geduzt und als ich dann da gesigned habe, habe ich dann auch direkt so eine Pulle gekriegt mit FitX drauf, einen Rucksack. Nein. Ja, Handtuch, Merchandise und so. Da hast du richtig gemerkt, jetzt bin ich hier in der FitX Scientology Group. Musstest du auch eine Anmeldegebühr zahlen? Ja. Das ist etwas, ey, da sitze ich jedes Mal da und also ich habe jetzt schon ein paar Mal wieder mit dem Gedanken gespielt, ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich glaube auch aus dem Grund, wie du das auch machst, weil du halt mit Kumpels da abhängen kannst. So, das ist also mit der Hauptgrund. Gar nicht so sehr, weil ich mir jetzt da einbilde, irgendwie auszusehen wie, weiß ich nicht, The Rock oder sowas. Sondern es geht mehr so, das ist wie früher mal zum Fußball gegangen mit seinen Kumpels. Und jetzt sind die meisten Kumpels von mir so im Fitnessstudio oder machen halt, was machen sie sonst noch? Da gibt's halt viele, die noch so Kampfsport-Scheiße machen und so. Aber das ist mir zu real. Da gehe ich nicht mit. Und auf jeden Fall, wenn ich mich dann mit diesen Fitnessstudio-Betreibern unterhalten habe und Interesse bekundet habe, Mitglied werden zu wollen, dann kam immer sowas wie, also wir können dir hier beim Preis im Monat entgegenkommen, da machen wir mal, und das sind dann so absurde Summen wie 55 Euro, das ist aber dann alles, also da kannst du auch was trinken. in den drei Stunden, wo du da bist. So. Also, und dann sind halt noch hier 150 Euro Anmeldegebühr zu bezahlen, aber die würden wir dir runter reduzieren auf 99,99, aber das ist nur, wenn du heute abschließt, das ist auch echt, also das machen wir normalerweise nie. Klar. Und am liebsten würde ich dann, oder meistens scheitert es nicht nur daran, aber daran auch, am liebsten würde ich aber trotzdem mal sagen, sag mal, bist du eigentlich bescheuert oder was? Ich komme zu dir und möchte Kunde werden. Und was du zu mir sagst, ja, pass auf, du kannst gerne Kunde werden und im Monat was bezahlen, aber bevor du das darfst, dann musst du mir erstmal 150 Euro bezahlen. Das ist doch völlig absurd. Das ist wie, wenn ich in Lidl gehe und die sagen, ja, bevor sie hier reingehen, dann müssen sie aber erstmal 5 Euro im Wagen schmeißen, damit sich die Tür öffnet oder sowas. Das habe ich noch nie verstanden, warum Leute bereit sind, eine Anmeldegebühr zu bezahlen. Aus welchem Grund? Also, was entstehen da 150 Euro Kosten? Das möchte ich mal wissen. Wie die Kosten rechtfertigen? Das möchte ich auch gerne wissen. Also, ich habe natürlich auch da... Und das geht mir wirklich auf den Sack in dieser Bude. Da ist alles mit X. Ne, da Yogaletics, Boxing mit so einem fetten orangenen X und alles da so mit X, weißt du? Und natürlich ist auch die Getränkebar ist die X-Bar? Nee, Wix-Bar. Nee, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas mit X. Ich kann sogar sein X-Bar, kann gut sein. Das geht mir tierisch auf den Sack. Aber das ist auch schon das Einzige, muss ich sagen. Die Bude ist echt ziemlich geil, also sehr sauber und alles groß. Es verläuft sich Gott sei Dank alles schön, hat 2 Etagen. Die Anmeldegebühr war kolossale 29,90. Na, damit könnte ich ja noch leben. Aber so sieht es ziemlich aus, ja. Ja, also bei mir waren es dann wirklich mit Rabatt dann so um die 100 Euro. Ja, boah, also, das ist ein zu hoher Widerstand, den da geht es ja noch weiter. Dann zahlst du da 55 Euro im Monat. Mit Getränkebar, also man darf dann tatsächlich noch was trinken für diese 55 Euro. Wenn man aber zum Beispiel einen Kaffee möchte oder so, also nicht, dass ich einen Kaffee wollte, aber wenn ich das jetzt gewollt hätte, dann muss man schon das nächste Paket dazu buchen. Und das ist dann war dann irgendwie so auch so absurde 20 Euro. Und dann habe ich auch gedacht, sag mal, warum kostet das 20 Euro? Hab mir das durchgelesen. Ja, da ist dann noch Solarium dabei und Sauna. Okay, das so, ja schon, mag sein, dass es gerechtfertigt ist, aber wenn ich ja praktisch einen Kaffee danach immer trinken möchte, dann muss ich zusätzlich in die Sauna und auch ins Solarium. Oder ich kaufe den Kaffee halt so. Aber es gibt zum Beispiel jetzt nicht so eine wirkliche Flatrate, dass du alles saufen kannst im Fitnessstudio. Das gibt's nicht. Okay. Und dann gibt's noch eine Servicegebühr bei uns. Gibt's die bei euch auch? Eine Servicegebühr? Ja, jedes halbe Jahr muss ich nochmal 129 Euro bezahlen. Man spinnt hier im Leben niemals, würde ich die Scheiße. Sag mal, wofür denn der Service? Hallo? Das ist die Servicegebühr, die gab's auch noch. Und glaub nicht, dass das teuerste Fitnessstudio ist, was es hier bei uns gab. Ja. Das war so eher so ein bisschen besser als Mittelklasse. Aber danach, von dieser gehobenen Mittelklasse, ging's direkt nur noch in Assi-Läden. Also es war das Einzige, was ich noch irgendwie machen konnte. Lass mich mal beim Assi-Laden einhaken. Ja, da bin ich mal gespannt, weil da wollte ich nie hin. Genau, ich kannte halt diese FitX-Bude überhaupt nicht so. Und ich war vorher bei Easy Fitness Langenhagen oder Fitnesscenter Langenhagen, bla. Da war ich vorher und dann kam mein Kumpel Dennis hier, FitX, gute Bude. Und ich habe mir gedacht, oh nee, so 24 Stunden auf und so. Und ich weiß nicht, das wäre bestimmt so ein Assi-Tempel, ne? Wo die ganzen Turbos abhängen. Also er so, nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Und er ist halt auch Koch und hat halt auch relativ durcheinander Arbeitszeiten. So, das heißt, er ist immer mal da, weißt du, mal spät in der Nacht, mal mittags, mal morgens. Er hat so eigentlich alle Zeiten mal abgecheckt. Er hat gesagt so, nee, eigentlich nicht. Ich so, oh nee, ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich nicht so Bock drauf. Dann bin ich mal mitgegangen, so eine Free-Tour. Zweimal darfst du da halt umsonst mittrainieren, so, bevor du da Member wirst. Und da war ich beim ersten Mal dabei. Und es war alles geil, so entspannte Leute, auch hier die Service-Tanten da, wobei die eine ist wirklich ziemlich cool, Shirley heißt die. Ja. Aber das qualifiziert sie auch schon, die cool zu finden, der Name. Also mit der haben wir dann ein bisschen abgeschnackt und so. Ich hoffe, der Name ist wirklich von den Eltern gegeben, weil wenn sich jemand so... Heißt, glaube ich, wirklich Shirley. So, und dann, war ziemlich geil so und dann sind wir 2 Tage später nochmal hin. Und wieder ist irgendwie nichts Negatives aufgefallen. Es gibt bei dieser Bude keine Sauna, kein Solarium. Gibt's gar nicht. Ja. Kann ich auch drauf verzichten, wenn ich ehrlich bin. Ja, kann man mit leben. Also die Bude, ich habe dir jetzt mal die Seite geschickt und da gibt's leider nur ein Bild von dem Tempel und das ist irgendwie auch nicht wirklich Das sieht ein bisschen unvorteilhaft aus, wie ich finde. Ja, so wie ich dich kenne, wird das nicht das Letzte sein. Man muss im Endeffekt dir nur auf Twitter folgen. Man muss im Prinzip, ja, muss man mir ja nur auf Twitter folgen und da wird es noch schöne Impressionen geben, wenn ich mir irgendwelche Sachen auf die Hand schmettere. So, und dann war ich wirklich, ich dachte, Mensch, es ist eigentlich, spricht nichts dagegen. Ey, du zahlst 15 Euro im Monat? Hallo? Ja, das ist völlig in Ordnung. Also, das ist völlig in Ordnung. 29 Euro Anmeldegebühr. Dann, als ich mich angemeldet habe bei Shirley, kam es dann. Da kam der erste Haken, der im Endeffekt kein Haken ist, aber du musst 2 Monate zahlen. Also du musst 60 Euro zahlen, einmal Anmeldungsgebühr und die ersten beiden Monate, was im Prinzip scheißegal ist, so, weißt du? Ja, nee, das finde ich, wie, Moment mal, warum musst du dann 60 Euro bezahlen, wenn einer nur 15 kostet? 30, 15, 15. Ich muss den Januar und Februar. Ach, 30, also ich muss schon einen im Voraus zahlen. Jetzt, okay, also du hast 60 Euro insgesamt gezahlt für 2 Monate plus genau. Diese berühmte Anmeldegebühr. Genau, die berühmte Anmeldegebühr und 2 Monate. Mhm. Da schon wieder, ach komm, weißt du, machst du. Und jetzt saßen wir vorgestern da in der Bude und haben da gibt's auch so eine Zone, da kannst du so ein bisschen entspannen. Da saßen wir da so und dann habe ich so zu denen gesagt, ganz ehrlich, Jungs, was meint ihr, wie lange ziehen wir das durch, dass wir so engagiert und wirklich hier 2 Stunden alle 2 Tage abgehen? Und dann die beiden so, ja, weiß ich nicht. Im schlimmsten Falle bricht das relativ schnell ein, im besten Falle läuft's auch so weiter, ne? Und da habe ich mir auch gedacht, warum sich dann immer so einen Kopf machen? So, jetzt sind wir voll gehypt und gehen dahin und machen wirklich alles. Wir machen alles. Jedes Körperteil ist bei uns in völliger Ekstase in diesen 2 Stunden. Die richtigen Profis machen das ja so nicht, Chris. Genau, die machen das so nicht. Die machen immer nur oberen Teil des Zeigefingers, genau. Am Montag. Ja, ja, genau. Vormittag. Und am Montagmittag macht man dann die rechte Ferse und genau. Am Montagabend dann, weiß ich nicht, das Ohrläppchen. Genau, deswegen werde ich ja auch in doppelter Geschwindigkeit viel geiler aussehen als die. Ja, das ist klar. Das bringt aber auch deine Jugendlichkeit mit, weil du bist einfach noch so ein junger Typ, dass dein Körper sich noch so leicht definieren lässt. Genau, im Endeffekt musst du ja nur Treppen steigen und hast dann schon so Oberschenkel wie Arnold Schwarzenegger zu besten Zeiten. So sieht ziemlich aus. Ich bin noch weit unter 30 und jetzt muss ich kurz einen Werbeblock einschmeißen. Vielen Dank, Jan, denn ich habe, jetzt hätte ich fast gesagt, das erste Geburtstagsgeschenk gekriegt, aber es wird wahrscheinlich auch das einzige Geburtstagsgeschenk sein. Von meiner Amazon Wishlist ist eigentlich das Weihnachtsschaf weg. Ja, das ist schon lange weg. Das gibt's doch gar nicht. Weihnachten ist ja schon seit einem Monat vorbei. Aber wo ist denn das Birthday-Sheep? Das gibt's nicht. Also das ist mir dann zu absurd. Ja, natürlich, das ist dir zu absurd. Also auf jeden Fall, Jan, vielen Dank. Ich habe ein Büchlein gekriegt, wie man seinen Shit zu Hause ordentlich zusammenkriegt. Oh, das ist echt ein gutes Geschenk, wenn ich so an die ein oder andere Verabredung denke. Ja, da lässt er einen liegen. Ich habe das übrigens 2,5 Jahre durchgezogen, ohne zu wissen, dass ich es durchziehen kann. Also ich habe mir damals natürlich auch gedacht, ja, wenn du da so 50, 55 Euro im Monat bezahlst, dann gehst du allein deswegen hin. Weiß natürlich jeder, dass es Quatsch ist. Also ja, genau. Es funktioniert 2 Monate und danach denkst du dir halt auch, ja, scheiß genau, drauf. Genau, deswegen auch bei diesen 15 Euro im Monat, da denke ich mir, ach, ey komm, das kannst du mal machen. Und ich bin jetzt überraschend gehypt von der Geschichte. Nicht, weil es jetzt die Bude ist, sondern weil es in der Gruppe ins Fitnessstudio ist. Das ist so geil, das macht so Bock. Und dann habe ich halt auch gesagt, ey Jungs, scheißegal, lass uns doch keinen Kopf machen, ob wir das durchziehen. Lass es uns einfach so weitermachen. Und ich freue mich jetzt schon. Ich muss eigentlich, oder was heißt, ich muss, morgen 9 Uhr ist nächster Termin. Treffen wir uns wieder. Aber ich weiß nicht, ob ich das wahrnehme. Meine bessere Hälfte und meine Mutter waren bei meinen Eltern. Die hat auch gesagt, ey Mensch, lass doch mal vielleicht liegen, weil bist ja noch ein bisschen angegrippt. Ne? Aber du merkst, ich bin einfach, ich will weitermachen, weitermarschieren. Und Ricky, ich bin weg von diesem Gejogge. Dieses Gejogge. Du hast völlig recht. Da bekommt man wirklich so einen sehnigen Körper von, ne? Oder was du mal erzählt hast. Ja, du siehst halt immer aus wie ein Depp. Beim Joggen. Ja, genau. Also der Körper wird halt, der sieht nicht definiert aus. Dein Arsch geht weg, weil du natürlich die ganze Zeit am Joggen bist und der Rest des Körpers bleibt halt auch flach. Im Endeffekt, wenn du ganz nah an eine Wand dich stellst, berührt deine komplette Rückseite diese Wand und eigentlich müsste ja der Arsch da erstmal dranhängen bleiben. Völlig richtig. Genau das Thema hat Lilly nämlich auch gestern gesagt. Da habe ich so gesagt, was wir so machen und so, bla, bla, hab sie auch so ein bisschen, hier, Scientology, bitte, Scientology, hab sie auch gleich angefixt, hier, sich da auch anzumelden, weil ihr Finanzamt ist so 200 Meter weg davon, weißt du? Mhm. Ist ja kein Scheiß, da einfach da mal rüber zu düsen. Aber da laufen die Verhandlungen noch. Da hat sie auch gesagt, was machst du so für Körperteile? Ich so, eigentlich alles, aber am ungernsten mache ich Unterkörper. Das macht mir nicht so einen Spaß, habe ich gesagt. Da hat sie gesagt, nee, mach mal bitte, mach mal Arsch. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Da sagt das Mädchen, mach mal Arsch. Und dann stimmt, das stimmt voll mit dem, was du gerade gesagt hast. Ja, nee, das ist halt so. Also damit muss man halt dann leben, aber man kann natürlich mit dem Joggen super abnehmen. Also ich würde jetzt einem sehr fetten Menschen nicht raten, ins Fitnessstudio zu gehen und da Gewichte zu stemmen. Also da würde ich halt eher sagen, beweg dich erstmal überhaupt und joggen, Fahrrad fahren, pipapo. Und die nächste Stufe ist dann, wenn man es dann definieren möchte, wahrscheinlich schon Krafttraining oder weiß der Kuckuck, Crossfit oder so ein Scheiß. Wobei ja Crossfit auch nicht mehr ganz unumstritten ist. Ja. Aber da fehlt mir jetzt wirklich die Fachkenntnis, um genaueres zu sagen. Was ich aber noch sagen wollte, also ich habe das 2,5 Jahre durchgehalten, nicht nur wegen dem Preis, sondern weil ich dann halt auch mit dem Tobi da häufig abgehangen bin. Ich muss aber sagen, dass das sehr frustrierend war, wenn man halt so mit einem der stärksten aus dem Fitnessstudio da ist und man packt sich da die Gewichte drauf und fühlt sich schon ganz gut, weil es ist jetzt immer ein bisschen mehr gewesen als derjenige, der vor mir dran war. Auch wenn ich ausgeblendet habe, dass die dann vielleicht körperlich auch dementsprechend aussahen, ist ja egal. Kam dann Tobi und hat dann meistens so die doppelte Menge von dem nochmal draufgepackt, was ich draufgepackt habe. Er ist halt ein absolutes Dreckschwein, anders kann ich es nicht sagen. Also der, so, und dann habe ich mein Fitnessstudio-Gehverhalten umgestellt und bin immer so um 14 Uhr rum dahin gegangen. Das kann ich jetzt nicht konkreter werden, sonst könnte ich in Teufelsküche kommen. Auf jeden Fall bin ich dahin. Da war auch kaum jemand da, natürlich um diese Uhrzeit. Schön, traumhaft. Ja, sehr schön, aber es waren dann doch immer zwei Leute da. Und der eine sah aus wie John Cena und der andere, kann man so sagen, wie Batista. Und das hat mir den Rest gegeben. Das habe ich dann noch ein halbes Jahr gemacht und dann habe ich gesagt, so, fick dich. Vor allen Dingen, wenn ich diese Gespräche immer mitgelauscht habe, man hat wirklich den Eindruck gehabt, die fressen nur dieses Pulver, was man sich da kaufen kann, diese Proteinscheiße und Geh mal bitte auf den Link, den ich dir geschickt habe. Fitnessstudio, da war ich schon drauf. Guck dir mal das zweite Bild an, wo man da die Bude von innen sieht. Da siehst du ja, links oben ist die Pumperecke, ne? Also in der zweiten Etage. Jetzt warte mal, jetzt bin ich hier auf der ganzen Seite von... Ja, genau. Da auf der Startseite, da sind ja mal so zwei Bilder, die da so switchen. Bei mir kommt jetzt hier, da sieht man diesen Spinning-Bereich oder was das sein soll. Und links oben, guck mal. Und dann die Bude an sich. Warte mal, ich klicke jetzt nochmal direkt auf den Link, den du mir geschickt hast. Ja. Also auf jeden Fall, das habe ich nicht ausgehalten. Das war zu viel für mich und die Disziplin, die Jungs da offensichtlich an den Tag gelegt haben, das ging gar nicht. Muss ich auf Studios klicken oder wo muss ich hinklicken? Nee, einfach nur die Startseite. Nee, da kommt bei mir, also wahrscheinlich weiß man, dass ich... Hannover fahren Heide. Ja. Und dann kommt bei mir immer diese Bude von außen. Und dann von innen. Und dann von innen, aber da sieht man bei mir jetzt nur so, weiß nicht, so Spinning-Fahrräder. Ja, und rechts so Sachen und guck doch mal links oben auf dem Bild. Ja, da sind die Muckelsteine. Genau. Und das ist bei uns schon kategorisch, ist das schon getrennt. Oben sind die Pumper und unten die sich so ein bisschen definieren wollen. Ja, das war bei uns auch so. Das waren zwei separate Gebäude, muss man sogar sagen. Also die waren getrennt durch ein Treppenhaus. Ja. Also das war schon voneinander getrennt. Man konnte zwar natürlich in jedem Bereich, gar keine Frage, aber so nach dem, am Anfang habe ich diese komischen Trainingscircle da immer mitgemacht. Da gibt's ja lauter Quatsch. Ja, eine Minute das und dann 30 Sekunden Pause, wo dann so alte Frauen mit dir da im Kreis sich drehen und so. Also da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, so eine Scheiße hier. Und dann bin ich zu dem Fitnessstudio-Mann da hingegangen, habe gesagt, du, das ist aber hier nicht so mein Ding. Sagte, ja, da sind viele Männer am Anfang skeptisch, gerade junge Männer und so, die, weil dann auch die Frauen so mitmachen. Aber das ist ja alles personalisiert. Das stimmt ja auch. Das Gerät erkennt selber, dass er jetzt vom Gewicht hochgehen muss und so. Dann habe ich aber gesagt, ja schon, aber ich komme ja halt echt vor wie so ein Depp, rechts und links strampeln irgendwelche Weiber auf irgendwelchen Crossfit-Trainern. Ich da in der Mitte zwischen einer scheiß sprudelnden Wassersäule, latsche ich mit so Yoga-Hosen bemusterten Fettweibern rum. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und dann bin ich darüber in die Muckibude gegangen. Zuerst habe ich da natürlich das so ein bisschen gedacht, naja, bist jetzt ja nicht unbedingt der Bodybuilder schlechthin, aber bin jetzt ja auch kein kleiner Mann, dann bin ich darüber, ja. Da waren zuerst nur fette aber Männer. Und dann habe ich gedacht, das gibt's da überhaupt nicht. Ich muss noch sagen, noch witziger und dämlicher sehen kleine Menschen als fette Menschen aus. Ja, vor allen Dingen, wirklich. Findest du kleine, muskulöse Menschen auch so wahnsinnig lächerlich? Ja. Denk mal an Dennis Siever. Weißt du, der sieht aus wie Dennis eine Figur Siever. Aus Herr der Ringe. Das ist wirklich wie so ein Gollum oder so. Nichts gegen diesen Mann, aber er sieht halt einfach völlig behindert aus. Also, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, er sieht auch bekloppt aus. So muss man sagen. Um den Satz zu verstehen, spricht Dennis Hieber auch viel zu schlecht Deutsch. Also da bist du auf der sicheren Seite. Aber das muss ich auch wirklich sagen. Kleine Menschen, nicht ins Fitnessstudio. Dann lieber so 160, 70 Kilo. Da sage ich, Mensch, die haben was vor sich. Weißt du, die haben noch richtig was vor sich. Aber kleine Menschen, lasst es bleiben. Ich gucke ja auch immer Joe Rogans Trainingsvideos. Und das ist wirklich immer der Punkt, wo ich, wenn er ohne T-Shirt trainiert und dann erkennst du, dass er wirklich nur so ein kleiner Mann ist. Mhm. Und dann denke ich immer so, oh nee, das ich kann das dann nicht mehr ernst nehmen, obwohl der mich natürlich sofort wegficken, wie man hier in Baden-Württemberg sagt, ja, wenn ich da eine große Fresse hätte. Aber kleine muskulöse Menschen, das ist was, das geht nicht in meinen Kopf. Aber es gibt ganz viele davon. Nee, kleine muskulöse Menschen, das eine, aber kleine Menschen, die sich da auch übelst abrackern an so einem Butterfly-Ding. Ja, so ganz kleine Menschen und so einen ganz großen hochroten Kopf kriegen und so, finde ich wahnsinnig lustig. Die noch toll. So eine Sitzschale aus dem Auto mitbringen, damit sie hoch genug sitzen. Genau, so ein Kissen, so ein Kissen einfach unter den Arsch legen. Oh, das ist ganz toll, ganz toll. Sollte man auch verbieten. Ja, diese Fitnessstudios auch. Aber auch unfassbar schöne Frauen da, muss man sagen. Ja, also, bei uns waren damals natürlich auch, ich meine, klar, da sind Menschen, die was für ihren Körper tun, dass die jetzt nicht alle scheiße aussehen, ist schon klar. Aber das hat mich damals wirklich überhaupt nicht gejuckt. Ich war da wie in so einer Zone. Also das war ganz merkwürdig. Ich bin da wirklich, also du konntest mich dann auch nicht ansprechen. Also das war wirklich wie in so einer Zone. Und wenn ich die verlassen habe, weil zum Beispiel irgendjemand dann da kam, den ich kannte, dann war es vorbei. Danach bin ich dann immer gleich direkt entweder zum Solarium oder duschen. Ja. Duschen ach meistens. So. Ja. Sauna gehe ich nicht. Ich bin kein Sauna-Fan. Obwohl ich mir schon ein paar Mal, also ich habe ja, das ist auch noch ein gutes Thema. Ich überlege, seit Anfang diesen Jahres mich mal massieren zu lassen. Ja, also völlig ohne Hintergedanken, sondern einfach so, man kann sich ja relativ schnell so ein Rezept für Massagen abholen. Muss ja nur sagen, jetzt zwickt's und so. Und Melli war das auch schon mal, also massieren lassen und hat auch davon geschwärmt und so. Dann habe ich gedacht, ich habe halt immer irgendwie so ein bisschen die Angst, dass ich da einen Steifen krieg. Ist ohne Scheiß jetzt. Also dafür hatte ich kommt einfach auf Schiss. Die Frau doch, wenn die dich massiert. Wenn es eine Frau wäre, es wäre mir zwar peinlich, aber nicht so sehr, wie wenn es bei einem Mann passiert. Oh! Ja, du kannst du nicht ausschließen. Das kannst du überhaupt nicht ausschließen. Kann ich. Nee. Das schwöre ich, also wenn dich, pass auf, wenn dich ein Mann zwischen den Schenkeln berührt, dann kann ich das nicht mehr ausschließen. Nee. Ich kann das ausschließen. Man sollte niemals nie sagen, doch, kann ich. Nie. Nee, das ist immer meine Befürchtung. Deswegen habe ich dann immer Abstand genommen von Massagestudios oder ja so Massagen und so weiter. Und das war auch der Grund, warum ich nie in eine Sauna gegangen bin. Ja, ohne Scheiß, weil ich immer Angst hatte, dass ich da mal eine Latte kriege oder so. Warst du mal? Ich weiß, das klingt jetzt wahnsinnig bescheuert, aber es war immer meine Angst. Warst du mal in einer Sauna? Ja. Besteht da die Gefahr einer Erektion? Ja. So, und was machst du dann? Handtuch drüber. Hattest du dieses Problem so gelöst? Nein, aber du hast doch ein Handtuch. Also du musst dich dann halt, du musst ein Bein überschlagen. Also, du bist ja gar nicht, du musst doch. Nee, da bin ich nicht flexibel da unten. Also, aber das sind so die zwei Probleme gewesen, warum ich nie mich massieren lassen habe. Und warum ich auch nie in Saunen gegangen bin. Weil das war natürlich schon so ein Gedanke, ja, in diesem Fitnessstudio, Mensch, da sind ja aber wirklich, die gehen ja auch alle in die Sauna, sag mal, das ist doch wohl. Und ich kann mich sogar an einen Abend erinnern, unseres hat irgendwie bis um 11 aufgehabt. Und da war ich so gegen 9:30 abends. Und da haben sich zwei im Fitnessstudio wieder getroffen. Die kannten sich irgendwie von früher. Das habe ich auch so am Rande mitbekommen. Irgendwie waren die zusammen auf der Schule. Hat er so am Rande mitbekommen. Jetzt pass auf, dann sind die um 9:30 da auf einmal in der Sauna verschwunden. Und als ich um 11 duschen gegangen bin, kam der da wieder raus. Und sie wahrscheinlich dann aus ihrer Kabine. Und da habe ich mir so gedacht, die wären doch da wohl nicht. Also das War ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Aber zurück zu dem Thema, dass ich mir dann gedacht habe, nee, das ist mir zu peinlich. Also das ist wirklich so. Also da fühle ich mich nicht wohl. Ich fühle mich da irgendwie ja zu sehr stimuliert, muss man sagen. Ja, kann ich verstehen. Und ich werd unheimlich leicht stimuliert, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, verstehe ich. Ja. Ja. Deswegen muss ich mir so ein Fitnessstudio suchen wie du. Also genau. Also ich muss auch wirklich nochmal sagen, trotz des geringen Preises, Anmeldegebühr, monatliche Gebühr, also ich habe da jetzt noch nicht großartig was Asoziales rumrennen sehen. Was ich immer sehr, sehr lustig finde, ist, wenn man unten irgendwie Bauchmuskel macht, an diesem Gerät, keine Ahnung, wie das heißt, und dann nach oben guckt, da laufen sie dann immer am Geländer rum, wenn sie wieder irgendwie 129.000 Tonnen gestemmt haben und dann kurz aufstehen müssen, dann gehen sie immer so ein paar Schritte und dann gucken sie mal so ganz abfällig runter zu uns Kardiotypen. Und dann denke ich mir immer, du Affe. Und dann gucken sich ihre Bizeps an. Das finde ich auch wahnsinnig lächerlich. Das geht gar nicht. Kennst du da Headbanger? Ja, der Bauchwegtrainer heißt übrigens dieser Bauchmuskel. Wie heißt der? Der Bauchweggürtel. Der Bauchweggürtel ist das. Kennt man. Ja, gab's früher beim Tele5-Shop. Ja, genau. Oder so ein Gewichthebergürtel. Ja, genau, so einen hast du dir umgebunden. Wie Mark Gibt's Henry bei euch immer. In der Mucki-Bude, also in dem Mucki-Budenabteil, auch so einen riesigen Spiegel? Ja, ja. Da habe ich mich auch gefragt, was ist denn das? Aber da stehen die ja wirklich davor und gucken sich an, wie sie die Dinger da hochheben. Und dann habe ich mir echt gedacht, aber ihr habt doch nicht mal alle Tassen im Schrank, jetzt mal ehrlich. Das ist wie wenn du jetzt beim Fußball irgendwie auch da so an den Seiten Spiegel aufstellen würdest, damit die Spieler sich beim Passen und Schießen angucken können. Den siehst du sogar auf dem Bild auf der Seite. Ja, stimmt. Spiegel. Jetzt sehe ich ihn da oben, oder? So ganz oben in der Mitte? Ja, genau. Oben links, da ist er direkt. Das ist so affig, du. Ich mache ja da, oben mache ich ja nur eine Übung. Da mache ich immer so, Kniebeuge. Das nee, musst du machen. Hampelmann mache ich da oben immer, diesen Hampelmann. Weißt du, was du da machen musst, Chris? Jetzt weiß ich's. Du gehst da hoch, das ist es. Du gehst da hoch, ja, und dann gehst du gehst da hoch und dann ziehst du dir so Gewichtheberhandschuhe an und so einen Gürtel und dann machst du so Dehnübungen und dann machst du einfach so ein paar Kniebeuge. Oder vorher noch. Du musst ja auch noch Magnesium in die Hände machen vorher. Dann vorm Spiegel. Ja, dann. Ja, da musst du die ganze Zeit auf die Oberschenkel so achten, wenn du in die Knie gehst. Und dann musst du auch oben so rumlaufen. So. Das würde ich schön finden. Oder wenn du mit einem Kumpel da bist. Wenn du mit einem Kumpel da bist, dann könnt ihr dieselbe Prozedur machen, schön Magnesium und alles. Ja. Und dann macht er einfach so eine Schubkarre aus dem Sportunterricht. Das würde ich schön finden. Und dann siehst du auch die Handabdrücke auf dem Boden. Ja, und dann musst du mal zu dem Stärksten musst du hingehen. Kannst du bei mir mal kurz Schubkarre machen? Kannst du mal halten. Aber nimm Magnesium. Das würde ich machen. Super. Und dann musst du so eine kleine Kamera, musst du natürlich alles filmen, ist klar. Aber nein, würde ich nicht machen. Nee, würde ich auch nicht, aber. Die töten mich. Die Vorstellung, ich glaube gar nicht, dass die dich töten. Guck mal, bei MMA oder bei der UFC, wenn man das so mitbekommt, das sind ja meistens nette Leute, ja. Nette Leute und vor allem auch so Leute, die oft aus dem Grund angefangen haben mit Muskelaufbau und so, weil sie Außenseiter waren oder so. Und es gibt bestimmt genügend andere. Aber die ich so kennengelernt habe, das waren immer völlig nette, aufgeschlossene Menschen. Auch nicht irgendwie bescheuert oder irgendwas, weil das wird denen ja auch oft unterstellt. Also ich kann da sagen, keines der Klischees hat sich bewahrheitet. Bis auf Dennis Hieber. Ja, naja, bei Dennis Siever ist glaube ich, eine genetische Veranlagung. Also, ja. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Ach, diese Osteuropäer. Ich war ja gestern mit La Familia, East Europe Familia Essen, ne, beim Griechen. Ja, habt ihr da direkt noch Schutzgeldabpressung gemacht, oder? Die haben da nochmal Geld abkassiert, ja, klar. Da war Verabschiedung. Ja. Denn die Schwester von Lilly fliegt 8 Monate nach Neuseeland. So lange? Muss die, also das ist ja Wahnsinn, wie lange man da unterwegs ist. Ja. 8 Monate lang, das ist ja unfassbar. Mit was fliegt die da, wenn ich fragen darf? Mit dem Fahrrad? Ja, also die geht 8 Monate nach Neuseeland und was macht die da? Work and travel. Oh, das ist ja individuell. Die Idee, nach Neuseeland zu gehen, da kam ja wirklich noch keiner drauf. Nee, aber... Macht sie auch einen Blog drüber? Nee, hab ich dann auch als erstes gefragt, ob sie einen Blog macht, aber nee, macht sie nicht. So eine Scheiße macht sie nicht. Wenigstens das. Weil ich habe gehört, dass in Neuseeland mittlerweile mehr so Work and Traveler sind als eigentlich Einwohner. Das kann gut sein, ja. Aber ich würde es auch gerne mal sehen. Ich war ja noch nie in Neuseeland. Nee. Ich war in Neubrandenburg, aber das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Schloss Neuschwanstein war ich auch mal. Da war ich auch mal. Da wollte ich mit Mia hin. Oder natürlich durfte meine Frau auch mit. Oder wie das Kind heißt. Ja, aber das hat uns dann so ein bisschen abgeschreckt, was da so an Menschenmassen immer hinpilgern. Wir gehen da mal hin im Frühjahr oder Herbst, Winter, irgendwie sowas. Also nicht zur Hochzeit im Sommer. Nur Asiaten. Das ist das Klischee. Ist das so? Es ist wirklich so. Es war zumindest wirklich so vor 10, 15 Jahren, als ich da war. Mir fällt jetzt, ich muss ja unbedingt noch ein Thema von meiner Themenliste ansprechen. Ja. Es ist jetzt ein harter Cut, ich weiß. Aber ich weiß auch, dass du sehr filmaffin bist. Ja. Und du hast ja bestimmt die Golden Globes geguckt. Nein. Hast du noch nicht mal die Eröffnungsrede gehört? Ricky Gervais? Ja. Nein. Nein! Das gibt es, du Schwein! Ey, ich war nur... Im Urlaub. Ich bin auf einem Fitnesstrip. Also ich kann dir sagen, wo du nur warst. Du warst nur immer bei PS4 online. Das kann ich dir sagen. Ja, das... Vormittags zumindest. Ja, und wenn du da nicht warst, dann hast du Bilder von kaputten Daumen aus Fitnessstudios gepostet. So waren die letzten 7 Tage. So. Oh, waren das tolle Tage. Pass mal auf, jetzt suche ich das. Das muss ich dir zeigen. Such es dir raus und ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Du erzählst die Geschichte, okay. Ich habe dir doch... Hä? Nee, du warst sogar... Warst du da nicht am Telefon dabei, als ich die Telefonnummer von der Rewe-Kassiererin auf einen Donut-Karton gekriegt habe? Ja, du hast mir davon erzählt. Nee, ich habe... Ja. Ja, klar. Ja, was denn? Ja, genau. Was ist denn jetzt los? Hä? Musstest du schnell Pause drücken? Nein, ich habe mich eigentlich nur umgesetzt. Musstest du dich auseinandersetzen. Okay, alles klar. Ich musste mich kurz mit mir selbst auseinandersetzen. So, jetzt war ich am Donnerstag bei Rewe. Rave. Bei uns im City Center. Und ich versuche eigentlich immer, diese Person zu meiden an der Kasse. Doch, ich hatte es sehr eilig. Musste schnell bezahlen und habe gemerkt, dass bei ihr nicht signifikant, aber dann doch die kürzeste Schlange war. Habe ich mich angestellt, habe gesagt, gut, komm, scheiß drauf, stellt sich an. Wird eh in diesen awkward Moment geben, so, ne? Aber gut, alles da drauf gezimmert aufs Fließband. Warte mal. Oh. Das bringt dich ja völlig aus der Fassung, dieses ganze Thema. Ja, also nimm mich völlig mit. Aber es ist eigentlich eine schöne Geschichte. Mhm. Dann sie eingepiept und ein bisschen gequatscht so und so, ja, Smalltalk, bla. Und dann ich alles in die Tüte reingewämst da die ganze Scheiße. Und dann, weiß nicht, 18 Euro noch was musste ich zahlen. Und dann sie, Vivi heißt sie, holt ihre Rewe Powerkarte raus. Mhm. Ihre Rabattkarte. Ja. Oder was ist denn jetzt los, sage mal? Da hat sie piep gemacht, da waren es irgendwie nur noch 14 Euro noch was. Das gibt, die hat beschissen. Ja, ja. So, und dann habe ich mir gedacht, Mensch. Zeige ich sofort an. Ja, ja. Da habe ich gedacht, Vivi, was ist denn hier los? Ja, das mache ich nun aber nicht für jeden, aber für dich, hat sie gesagt. Nun, fand ich eigentlich einen relativ lustigen Satz. Da habe ich mir gedacht, oh, Mensch. Das ist niedlich. Das ist aber wirklich goldig, muss ich sagen. Und dann bin ich auch gegangen. Also das war schon fast die Geschichte. Aber jetzt habe ich halt diesen Gewissensbiss. Gehe ich da jetzt immer hin? Ach so, ich dachte, du hast jetzt den Gewissensbiss. Muss ich sie jetzt ficken oder nicht? Nein, den Gewissensbiss habe ich nicht. aber jetzt frage ich mich, mache ich das jetzt immer? Es kommt natürlich immer drauf an, was du bei ihr dann für Erwartungen wächst. Das ist nämlich die Frage. Naja, es ist ja ganz einfach zu klären. Ja? Ja, du wirst ja wohl so, ich dachte, das merkt man irgendwie. Also doch, das merkt man eindeutig, was da los ist. Nur siehste, und wenn du jetzt weiter da hingehst, dann musst du auch damit rechnen, dass sie einerseits natürlich sich dann vielleicht mehr ausmalt, als möglich ist. Andererseits, ja, wenn da jemand halt 10-mal hingeht und, sag ich mal, beim 10. Mal dann schon für 190 Euro einkauft, weil der Rabatt so vielversprechend ist, ja, dann muss man natürlich auch so ein bisschen an die Intelligenz des Kassenpersonals appellieren und sich fragen seitens des Kassenpersonals, kommt der vielleicht nur hierher, weil ich so eine Rabattkarte habe? Ja. Oder, also ja, also ich finde die Situation nicht schwierig. Wenn dir das unangenehm ist oder wäre, würdest du nicht hingehen. Aber da ich dich erkenne, weiß ich, dass dich sowas immer so ein bisschen auch, also dir gefällt sowas. Das schmeichelt dir. Natürlich. So. Und du brauchst solche Schmeicheleinheiten. Und deswegen wirst du da auch weiterhin hingehen. Und wenn du nur von Kasse 2 rüberlugst. Nee, ich gehe doch da nicht hin, weil ich geschmeichelt bin, sondern weil ich Geld sparen will. Das ist klar. Aber es kommt am Ende aufs Gleiche raus. Jetzt habe ich mir schon überlegt. Was denn? Kauf doch mal Kondome einfach so. Als Hinweis. und die Blitz-Ilu und sowas. Ja, oder was? Was könnte man? Nee, es gibt ja keine. So Viagras kann man sie ja nicht kaufen. Damit könntest du auch ein Zeichen setzen. Und, ja, oder kaufst. Ja, nee. Was würde sie denn aus der Fasson bringen? Ja, Nein, das ist natürlich schwierig. Du kommst natürlich mit allem durch. Also, du hast ja den Look eines Gentleman und den Look eines Gentleman, den Charme von James Bond? Naja, den Charme würde ich mal sagen, vielleicht nicht ganz von James Bond. Aber? Vielleicht hier von diesem Born-Typen. Austin Powers? Von diesem Born-Typen vielleicht. Und von Matt Damon. Ja, genau. Best Comedy, wa? Best Comedy, The Martian. Aber jetzt wirklich mal, ohne Scheiße. Ich finde es echt schade, dass es bei Rewe keine Videospiele und so gibt. Ja, jetzt macht's Sinn, klar. Ja, das ist doch scheiße, ist das doch. Das ist riesige Scheiße, ich weiß. Also wenn ich natürlich an so einer Quelle sitzen würde, würde ich mich auch sehr ärgern, dass ich keine dann eben 64 Euro für ein neues Spiel zahlen kann. Das würde mich auch wirklich aus der Fasson bringen. Aber du kannst ja da weiter DVDs kaufen und Blu-Rays und sowas. Das kann man da kaufen, ja, aber... Das kannst du dir noch ein paar da in die Bude stellen. Ja, du bist doch so ein optischer Typ. Ich bin ein optischer Typ, ja, definitiv. Aber ich weiß nicht, verstehst du denn nicht das Dilemma? Also das ist überhaupt kein Dilemma. Wenn das für dich ein Dilemma wäre, dann würdest du da einfach nicht mehr hingehen. Ja. Aber ich meine, ich habe ja auch da unten einen Pimmel hängen und ein Mann findet das halt unter Umständen auch geil, wenn er da in einen Laden geht, wo er weiß, da sitzt eine Alte, die findet mich heiß. So. Ja. Und dann gehst du natürlich da, vielleicht, du kannst mir jetzt zehnmal sagen, dass du da nicht deswegen hingehst und dass du würdest da mit Sicherheit auch sowieso hingehen, wenn es die jetzt nicht gäbe. Aber das ist so ein Schmankerl obendrauf, sage ich jetzt mal. Also du kannst mir nicht weismachen, dass dir die Situation unangenehm ist. Das glaube ich dir. Nein, die ist mir nicht unangenehm. Doch, ist sie mir schon. Gegenüber? Wem? Lilly nicht, weil ich ihr alles erzähle. Ja, was sagt sie dazu? Findet sie jetzt nicht so... Also, was hat sie dazu gesagt? Anders gefragt. Bevor du dich da jetzt hier... Ich bring mich da gar nicht in den Bredouille, okay. Aber ich habe da jetzt nichts gemacht, was nicht irgendwie unter einem Bann wäre oder so. Deswegen also, anders gefragt. Wenn Lilly in der Situation wäre, dass beim Rewe ein schnieker Typ arbeiten würde, der sie da immer... einlädt oder Rabatt gewährt und die Nummer zusteckt. Wenn das so abgelaufen ist wie bei mir, dass ich ihr den Zettel gegeben habe, glaube ich, also ich würde da sagen, jetzt reicht's mal. Nee, genau, nehme ich nicht. Nö, glaube ich nicht. Das kannst du mir jetzt glauben, wie du willst. Nee, ich glaube dir das, weil ich selber könnte auch keine direkt klare Antwort darauf geben. Im ersten Moment würde ich dasselbe sagen wie du, im ersten Moment. Ja. Im zweiten Moment, und das liegt daran, dass ich ein Mann bin und genau weiß, was dieser andere Mann will, wäre ich dann nicht mehr so offen. Verstehst du? Also ich unterstelle einem Mann wirklich immer nur dieses, ich will dich ficken. Da geht's nicht darum, ich möchte dich mal kennenlernen, mal was trinken. Nee. Der sieht eine Frau, einen Mann und will erlegen. Das ist der Grund, warum wir alle wahnsinnig werden, wenn... Weiß ich nicht, wie heißt diese brasilianische UFC Octagon Girl, wo ich immer, da drehe ich völlig am Rad. Aber nicht Juliana Pena. Nein, die ist Octagon-Mädchen. Ach so. Ach, ich muss kurz gucken. Luciana Andraš. Alter. Ja, die kenne ich auch. Junge, wenn ich die sehe, da setzt alles aus bei mir. Alles. Ja, aber wir haben schon festgelegt, dass... Ja? Ich guck mir gerade schon wieder ihre Bilder an. Lilly hätte einen Schuss frei bei diesem Typen von Vampire Diaries. Weiß nicht, wie der heißt. Du, bei der Ollen vom Rewe. Ja, da haben wir schon geklärt, wenn der jetzt ankommen würde, dann dürfte sie einmal. Ja, ich hatte auch mal so eine Regelung in der Beziehung. Ich weiß gar nicht mehr, wer es bei mir war. Ich glaube Ronda Rousey. Oh, das, nee. Also aber, nach aber den aktuellen Bildern. Die fette Flunder, die nehme ich nicht mehr. Ja, ich hatte auch mal so eine Regelung in der Beziehung, aber es war eine Beziehung, die von vornherein eigentlich ja, relativ überschaubar war, so von der Intensivität. Vom Mehrwert. Ja. Und schickst auch neue Fotos. Mhm. Da wird man relativ schnell schwach dann. Also, leck weißt mich du, wenn. Im Arschloch drin, du. Ja, wenn du weißt, dass du einen Schuss frei hast, dann gehst du da ein bisschen lapidarer um mit solchen Möglichkeiten. Naja, aber bei uns sind das Promis. Ich glaube, das ist ein Promi, der Bayer der Reesmann. Ah, und wie findest du die? Ich dachte, hübsch, wa? Ja. Ist hübsch. Ja, also wie gesagt, wenn deine Freundin davon weiß und sie jetzt kein größeres Problem damit hat, finde ich das alles relativ unbedenklich. Dann musst du halt damit klarkommen, weil natürlich du wissentlich diese arme Frau in eine schwierige Situation bringen könntest. Weil ich gehe mal davon aus, dass sie das eigentlich nicht dürfte. Ich gehe auch davon aus, ja. Aber wie verzweifelt muss eine Frau sein, dass die da an der Kasse einem Typen ständig irgendwie den Einkauf nicht spendiert, aber ja, ein paar Euro erlässt. Ein ähnliches Ding hatte ich aber auch mal bei Chibo. Wie, dass du da ein paar Bohnen mehr gekriegt hast? Nee, das war ein Extra-Böhnchen noch oben drauf. Ein Böhnchen, nee, da gab es irgendwie so Jogging-Gear und da habe ich mir halt so ein Jogging-Sturmhaube, so ein Schal, weißt du, wie heißt denn sowas? Das, was der Miss immer anhat. Ja, genau. So Tuna, genau oder sowas. Wie heißt denn das nicht Tuna? Wie heißt denn das Ding? Nein, nee, das ist zu. Das ist wie so ein Schlauch. Und das ziehst du dir über den Kopf und dann hast also über damit rennst du rum? Bisher einmal, als es so kalt war. Natürlich, also jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr jogge. Aber als es so klirrend kalt war, auf jeden Fall. Ja gut, ich habe gut reden. Ich bin die letzten zwei Tage vom LKW zu mir nach Hause gejoggt, in voller Arbeitsmontur. Ja. Und ich sag dir eins, da gucken die Leute blöder, als wie wenn du ein Telefon sprichst. Das ist ja schon, da wirst du ja schon geächtet auf der Straße, wenn du ein Telefon sprichst. Jetzt pass auf. Ja, aber beim Joggen, da geht gar nichts mehr. Vor allem im Arbeitsstil dann. Ja, jetzt pass ich auf. Die hieß bei uns in Herrenkreisen nur das Chibo-Chick. Mhm. Ja, und das hat man auch schon gemerkt so, also dieser Store ist relativ, also da geht's halt immer dran vorbei, so an dieser Glasscheibe, wo die Kasse da ist bei denen. Und dann hat man hat gemerkt, dass die mal einen Blick zuwirft. Ne? Und dann habe ich da halt mal diese Jogging-Sachen gekauft. Und dann hat man direkt, merkst du doch, ne? Wenn das nicht normaler Kauf ist, sondern wenn du da direkt so eine Verbindung besteht zwischen Kunde und Verkundeten. Ja. Verkünder. Und dann hat die mir da die ganzen Sachen irgendwie auch nicht zu dem Preis gegeben, der eigentlich Fakt ist. Die hat die da, ja. Einen Rabatt gegeben. Ja. Das ist doch schön. Aber keine Nummer gekriegt. Du bist ja fast wie so ein Mädchen, das sich da so einen alten Knacker sucht und sich von dem aushalten lässt. Also egal, wo du hingehst. Ist ja auch so. Ja, lässt du dir da irgendwie. Ja, die reiche Frau habe ich ja. Also. Ja, das scheint bei dir so eine Masche zu sein, die du perfektioniert hast. Ja, über Rewe und Chibo-Mitarbeiter habe ich die perfektioniert. Aber du weißt, dass dein Körper vergänglich ist. Du kannst nur 20 Jahre davon zehren ungefähr und dann muss das Ding von alleine laufen. Das heißt, du musst jetzt wirklich rausholen, was nur geht. Also Absolut. Jetzt sind die Jahre, die entscheidend sind. Danach wird es immer trauriger, kann ich dir sagen. Bis Dienstag sind die saftigen Jahre noch, oder was? Hast du eigentlich schon ein Geschenk für mich? Nee, das würde ich niemals machen. Ich würde dir niemals was schenken. Und zwar, weil du es dir nicht verdient hast. Das ist der Grund. Du musst dir das verdienen und das kannst du dir zum Beispiel durch herausragende Leistungen verdienen. die ich dann bewerte. Ja, klar. Ist das bei dir auch so, dass du mit deinem Geburtstag, dass du da mal ganz besonders auf irgendwelche Daten, dass du die da irgendwie, das, also das ist jetzt völlig absurd. Am 19. Januar startet auch Total Divas. Ich, das wüsste doch sonst sowas, keine alte Sau. Nee, genau, das ist kein, bei mir nicht so eigentlich. Gehirnamputiertes Schwein wüsste, wann das anfängt, aber da es am 19.01. ist, also, weißt du dieses Phänomen so? Das ist halt dieses eine Datum und dann bleibt auch direkt alles hängen. Mir fällt natürlich auf, wenn am 13.12. UFC 194 ist. Dann denke ich schon, ah, das ist ja cool. Am 13.12., das ist ja wie ein Geburtstagsgeschenk. Sowas, das schon. Ja, aber dass ich jetzt da, ich weiß nicht, alle Termine, die da anstehen auf der Welt, dann irgendwie mit meinem Geburtstag zusammenbringe, so ist es jetzt nicht. Aber ich weiß natürlich, ich glaube, du meinst das Gleiche wie ich mit UFC 194. Ja, genau, oder das, ja, das schon. Absurd, ja. Also, ne? Aber sonst ist das ja so, du wirst da 30, kann man ja mal sagen. Aber das ist halt für mich noch nie ein Thema gewesen. So dieses Altersding war noch nie ein Thema für mich. Also mir war das immer egal, ob ich jetzt 20, 30, 35 oder mal 40 werde. Wobei, da muss man noch abwarten. Ich kann natürlich jetzt nicht dafür sprechen, wie es dann ist. 40 ist schon so eine Schallmauer, oder? Also ich glaube nicht. Es hieß immer bei 30, das sei eine Schallmauer. Das hat mich bis heute nicht, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Also, das ist, ich finde es, ich kann es verstehen, wenn jemand 35 oder älter ist und jetzt zum Beispiel noch keine Familie hat oder so, ja, dann kann ich verstehen, dass das manchen zusetzt. Schwieriges Thema. Pocho. Ja, nee, aber das kann auch gleichermaßen sein, dass das einem überhaupt nichts ausmacht. Weil ich kenne halt auch Leute, die damit überhaupt kein Problem haben. Aber wie gesagt, das ist was ich nachvollziehen kann. Aber nur an einem Jahr das festzumachen, dass ich jetzt in eine Midlife-Crisis falle oder mich alt fühle, das finde ich absurd. Genau. Das finde ich absurd. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich ein Problem damit hätte, wenn es nicht so, ich sag jetzt mal, gelaufen wäre, wie es bei mir bisher gelaufen ist. Naja, klar, das ist ja auch eine individuelle Sache. Das verstehe ich auch, ja. Wenn du jetzt alleine fett vor deinem Fernseher sitzen würdest und Computerspiele spielen würdest den ganzen Tag. Nee, das finde ich jetzt scheiße, weil der Pocho, der denkt, das ist bestimmt, das ist ein subversives Ding jetzt. Nee. Du hast, bei Pocho ist ein ganz anderes Bild, was ich da vor Augen habe. Pocho sehe ich nicht als den fetten Typen, der nichts auf die Reihe kriegt und deswegen vor seinem Fernseher sitzt, alleine und nur Computerspiele spielt, sondern der macht sein Ding beruflich und. Ja, wobei ich würde schon fernab vom Beruflichen oder so gehen. So allein das Zwischenmenschliche. Aber das ist nicht immer so einfach. Weil da spielen viele Faktoren rein. Also. Absolut, natürlich. Für mich ist immer entscheidend, wie sich jemand nach außen hin dann präsentiert. Also wenn einer halt, wie jetzt gerade von mir beschrieben, am besten in einer Joggingbuchse wirklich fetttriefend vor seinem Computer sitzt und jedes Videospiel innerhalb von 3 Tagen durchrammelt. Und dann sagt, Mensch, ich habe aber keine Freundin. Ja, da ist, merkst du selbst, wa? So. Genau, aber jetzt in meinem speziellen Fall hätte ich schon ein Problem damit, wenn es jetzt wohnsituativ und beziehungstechnisch nicht so wäre. Wenn ich jetzt nicht mit so einem Mädchen hier irgendwie, also würde ich einfach jetzt von mir behaupten, genauso wie ich behaupten würde, dass ich kein Problem hätte, wenn Lilly bei Rewe an der Kasse angegraben wird, hätte ich, glaube ich, schon ein Problem damit, wenn ich jetzt alleine am Dienstag hier sitzen würde. Und ich glaube, das wäre relativ schwierig so, dass ich irgendwie einen Zug verpasst hätte oder so. Aber du triffst ja diese Aussage mit dem Wissen, dass du aus der jetzigen Zeit hast. Also sprich, du siehst, wie es jetzt ist und sagst dann, wenn es so, wie es jetzt ist, nicht wäre, hätte ich ein Problem damit. Also wenn ich alleine wäre oder ja. Und das ist ja schwierig, weil für dich ist das jetzt die Idealsituation, aber es könnte ja auch sein, dass wenn du Lilly nie kennengelernt hättest und zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ein Leben führen würdest wie, also so ein klassischer Playboy, dass du jede zweite Nacht eine andere pimperst und sowas in der Art, das könnte dir ja dann viel mehr Spaß machen, aber aus der Sicht von heute kannst du es ja gar nicht damit vergleichen, weil du halt eben das Leben lebst, was du jetzt lebst. Deswegen, man hat zwar, was war denn so dein Plan mit 20? Was wolltest du denn da mit 30 erreicht haben? Hab ich mir nie gemacht. Aber hast du nicht irgendwie so dir mal deine Zukunft ausgemalt, so, also, dass du so denkst, für mich war immer sicher, ich werde nie heiraten und Kinder kriegen. Das war für mich immer sicher, bis ich so 21 war. Also das, da war ich immer felsenfest davon überzeugt, dass ich keine Kinder kriegen will und auch nicht heiraten möchte. Du nimmst aber jetzt auch das absolute diametral Beispiel so, ne? Playboy und so, da muss ja auch schon einiges richtig laufen, so, ne, wenn du so abgehst. Ja, also, ich habe das natürlich stand ja wahrscheinlich auch nie zur Debatte, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, nee, aber ich meinte damit nur, man weiß ja nicht, wie es gelaufen wäre, nein, wenn natürlich es nicht. Nicht. Deshalb, ja. Möglicherweise wäre es so gelaufen, wenn ja, man weiß es ja nicht. Ein bisschen früher alles durchgezogen hätte und so mit dem Sport und alles. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hättest du auch AIDS gekriegt und wärst daran gestorben. Ja, mit Sicherheit. Vielleicht wäre ich auch zum Islam konvertiert. Das gibt's doch nicht. Mohammeds Krepp. Also. aber ich, jetzt nochmal, mit dem 20, ob ich mir mit 20 irgendwelche Gedanken gemacht habe, wie weit ich sein möchte, habe ich nie, weil, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ob ich mal Kinder, ja, okay, dieses Kinder- und Heiraten-Ding schon. Also ich möchte auf jeden Fall beides. Ja, also das, auch wollte ich glauben, also was heißt, oh, Mensch, ich möchte mal ein mega konservatives Leben führen und mal auf jeden Fall ein Kind haben und auf jeden Fall mal heiraten. Also ob ich das gewollt habe, vehement, das weiß ich nicht, aber definitiv stand das immer zur Debatte, auch als 20-Jähriger schon. Na, was so, ja noch gar nicht so lange her ist. Nur weil man verheiratet ist und ein Kind hat, heißt das ja noch nicht, dass man ein konservatives Leben führen muss. Aber das, ich verstehe natürlich, was du damit sagen willst. Ja, das so ist konservative so, Denkweisen. Ja, oder so das schießen. Ist schon ja. So dann das Bild, das man nach außen hin abgeben sollte, um als glücklich zu gelten. Ja? Genau. Aber ich kenne halt auch wirklich genügend Leute, die nicht verheiratet sind, aber trotzdem eine langjährige Beziehung haben, keine Kinder haben. Und ein absolutes Traumleben führen. Ich bin auch der Meinung, es muss nicht jeder Kinder kriegen. Also ich finde das auch nicht schlimm. Ich verstehe auch immer nicht diese Diskussion darüber oder überhaupt dieses Ehegattensplitting und den ganzen Scheiß und dass die Bevorteilung für Leute, die verheiratet sind. Also auch wenn ich davon profitiere, es macht für mich keinen Sinn. Ich würde es gut finden, wenn man Familien bezuschusst oder Steuern erleichtert oder so. Aber nur weil jemand verheiratet ist, das macht für mich alles auch keinen Sinn. Absolut. Und ich habe ja damals auch wirklich nur geheiratet, weil ich gedacht habe, hey, in New York zu heiraten, das ist ja echt geil. Also Moment. Ich habe natürlich schon geheiratet, weil ich Melli über alles liebe. Jetzt hätte ich aber, ja, das habe ich aber schon vorausgesetzt jetzt eigentlich. Also das stand für mich nicht zur Debatte. Sie war immer die Frau, mit der ich alt werden wollte. So muss man sagen. Nur für mich war es nicht wichtig, mich in irgendeine schwäbische Kleinstadt zu stellen und mich auf Schwäbisch von so einem Freak irgendwie volllabern zu lassen und danach auf ein Glockenblatt zu gehen und ich kenne mich bei euch nicht aus. Rathausplatz zu gehen und sich da das Glockengeläut anzuhören, das fand ich immer ekelerregend, weil ich es auch miterlebt habe. Und da war nichts Schönes und Besonderes dabei. Jedenfalls nicht für mich, für die Menschen mit Sicherheit. Aber für mich als Außenstehender, das war so trist und so. Also, ich kann dir das gar nicht sagen. Da hat sich mein ganzer Körper gegen gewendet. Ich habe rebelliert und am liebsten hätte ich alle Hochzeitskleider angezündet, die ich in der Zeit gesehen habe. So, und dann stand halt eben zur Debatte, hey, wenn wir nach New York gehen, da können wir doch mal gucken, wie sich's da verhält mit dem Heiraten. Weil, Las Vegas weiß ja jeder, das geht relativ easy. Und dann haben wir geguckt, wie es in New York funktioniert. Und dann mit diesem Hintergedanke, hey, du heiratest in New York, bist nur für dich, also das ist dann wirklich nur dein Moment. Ja. Weil das kann ich auch sagen, und das weiß ich auch von vielen Unterhaltungen, oft ist es so, dass die Hochzeit einen so stresst, weil so viel anderes drumherum noch geschieht und man für so viele andere Sachen noch verantwortlich ist und dafür sorgen muss, dass alles glatt läuft, dass das ein totaler Overkill ist. Ja, ich habe jetzt, Lilly hat jetzt anders. Da war sie irgendwie Spieleabend bei ihrer Familie. Da sind ja dann auch mal 97 Fantastilliarden hoch zwei Menschen. Und da war die eine, ihre Cousine oder so, war auf einer Hochzeit. Und da gab es dann halt den Hochzeitstanz. Und der DJ hatte nicht das Hochzeitslied. Da denke ich mir schon, wie kann man, also das Erste, wie dumm muss man sein, um sich da nicht darauf vorzubereiten. Das Zweite, gab es da keine Absprache. Das Dritte, wie kann man im Jahr 2015-16 nicht irgendein Lied nicht mehr haben? Weißt du, was ich meine? Ja, aber das Vierte ist dann auch, es ist auch scheißegal, was da für ein Lied eigentlich läuft. Nein, überhaupt nicht. Also für dich ist es scheißegal, für mich ist es scheißegal. Ja, aber für die nicht, ich weiß. Für Lilly ist es bestimmt nicht scheißegal. Nee, das glaube ich auch, aber unterm Strich ist es immer scheißegal. Nein, unterm Strich ist es nämlich nie scheißegal. Ich meine das uns aber so. Uns beiden ist es scheißegal, mir ist es auch Pisse egal, solange ich da nicht zu René Pascal oder so tanze, ist mir das scheißegal. Aber wenn das kleine Mädchen da irgendwie so... Das wäre schön, wenn ich bei eurer Hochzeit Musik mache, dann lasse ich sie lieb den DJ spielen. Das spoilere ich dieses ganze Ding. Major, Spoiler Alert. Aber auf jeden Fall, auf dieser Hochzeit ist es dann so abgelaufen, dass es dann so kurze Gespräche gibt. Irgendwie der Trauzeuge ist dann hingegangen und hat gesagt, Mensch, mach doch jetzt mal das Lied. Alle haben sich schon so, haben dieses Ehepaar schon surrounded und haben halt drauf gewartet, dass er nicht losgeht, so, ne? Und dann ist der Trauzeuge wieder zu ihnen hin und hat gesagt, ja, das Lied nicht. Für die Olle bricht die Welt zusammen. So ist es auch gewesen. Kompletter Breakdown, ist rausgerannt, schreiend, heulend und war natürlich erstmal, ja, schwieriger Moment für die ganze Truppe. Ich verstehe das aus ihrer Sicht in diesem Moment schon, aber... Könntest du nicht verstehen, wenn das Melli wäre? In dem Moment ja, aber ja. Im Nachhinein, ja, ich kann jetzt nur von mir reden, ich habe nur eine Hochzeit miterlebt, also jetzt meine eigene natürlich, die andere habe ich auch miterlebt, aber die sind mir dann immer relativ egal gewesen. Aber ja, in diesem Moment... Da war für mich alles andere scheißegal. Mir war das egal, dass du, wir saßen ja da mehr oder weniger wie in so einem Wartezimmer mit gefühlt, weiß ich nicht, so 10 anderen Pärchen und da wirst du halt nach und nach aufgerufen. Ja. Und das dauert alles nur, das wurde ja auch gefilmt von unserem Trauzeugen, der dabei war. Das hat alles insgesamt vielleicht so die Prozedur an sich 3 Minuten gedauert. Ja, schön. So, auf Video. Ich habe mir das auch nur einmal angeguckt, denn in meiner Welt war das so, dass ich durch einen Bogen des Lichts gegangen bin und ich gucke nach rechts und sehe auf einmal die Brooklyn Bridge Ja. Und meine zukünftige Frau und ich stehe vor der amerikanischen Flagge. Eine Frau ey, da hat alles gestrahlt in dem Moment. Es hat alles gestrahlt und das war wundervoll in diesem. In diesen 3 Minuten habe ich mich gefühlt wie in einem Film. Es war einfach alles perfekt. Alles. Ja, also, siehst du? Aber auf Video, wenn du das anguckst, denkst du dir so, oh, das ist aber eine. Also, das ist wie wenn du am Kaugummi-Automaten drehst und dann kommt halt was raus und dann drehst du halt nochmal. So, also es war einfach nicht. Auf Video konntest du das nicht nachempfinden, wie das war. Und umso mehr du natürlich da jetzt Fallstricke einbaust, zum Beispiel. Ja. Es muss das Lied laufen. Es muss das und das Wetter sein. Es muss das und das Auto sein. Die Leute müssen auf jeden Fall da sein. Wir machen hier Luftballons, die in die Luft fliegen und so. Umso mehr du das Ganze aufbläst, umso mehr kann schief gehen. Obwohl, die, zum Beispiel das mit dem Lied, das ist so Latte. Ja, ob da jetzt Herbert Grönemeyer läuft oder Nirvana. Ja. Ist egal. Das ist in dem Moment eigentlich Latte. Aber für sie bricht in dieser Sekunde die Welt zusammen, obwohl es gar nicht um dieses Lied geht. Das ist der Grund, warum ich, glaube ich, für mich jedenfalls die richtige Wahl getroffen habe, das so minimalistisch wie möglich zu halten, so stressfrei wie möglich. Völlig richtig. Und aber, die schönste Hochzeit erlebt zu haben, die ich mir bis dahin habe vorstellen können. Ja, und wenn beide damit zufrieden sind und vor allen Dingen Melli glücklich war, was willst du mehr? Darum ging es natürlich. Also das war mir natürlich immer wichtig, dass das natürlich nur darum. Und sie hat auch gesagt, das findet sie super. Sie hat da auch keinen Bock drauf auf dieses ganze. Okay, das ist natürlich perfekt. Gestresse und wir machen das so, dass wir im Sommer darauf mit Familie dann einfach nochmal so zusammen feiern. Aber wenn wir beide ehrlich sind, da kann ich sie auch fragen oder ich weiß es auch. Wir haben das Fest danach nur noch für die Familie gemacht. Nicht mehr für uns. Also, dass wir das brauchten. Ja, klar. Sondern das verstehen halt Familienangehörige nicht. Ja, die denken halt so, hey, das kann doch nicht sein. Ihr müsst doch da eine Feier machen und so. Deswegen haben wir das gemacht. Weil die Leute fühlen sich damit irgendwie auf den Schlips getreten. Und respektieren diesen Wunsch. Die respektieren diesen Wunsch nach außen hin. Aber man weiß, was sie eigentlich denken. Das, ja, natürlich. So blöde ist man dann auch nicht. Und deswegen haben wir dann noch eine Feier gemacht, die auch super war, total toll und mit Sicherheit viel stressiger gewesen wäre, wenn man davor noch irgendwie in die Kirche hätte gehen müssen oder aufs Standesamt. Also auch da wieder alles richtig gemacht aus unserer Sicht. Und ich bin jetzt seit über 7 Jahren verheiratet und für mich gab es noch nie den Moment, dass ich irgendwas davon bereut hätte. Noch nie. Es gab natürlich, gibt's immer Momente, wo man unzufrieden ist. Ja, aber das ist, denke ich mal, normal in einer Beziehung und gehört einfach dazu, dass man dann daran arbeitet, wenn es Probleme gibt oder halt, irgendwann erkennt man auch, dass viele Sachen von alleine verschwinden. Ja, sicherlich, aber ich glaube, so eine wirklich langlebige Ehe ist auch nur, wenn beide so diskursfähig sind, wenn man da auch wirklich mal über die ganze Scheiße anspricht. Wenn man das alles mal runterschluckt und dann wäre das bei uns hier nach 13 Monaten schon Schicht. Ja, man muss mal über die Scheiße ein bisschen reden und dann ist auch alles gut. Ja. Der eine redet halt dann mehr oder ich bin halt ein Typ, ich will ein Problem immer dann, wenn ich mit ihr irgendwas habe, ja, an diesem Abend geklärt haben. Genau. Und sie braucht das eigentlich nicht immer so, sondern für sie ist es auch mal okay, das einfach so zu lassen und ja, fertig. Weißt du, was ein guter Move ist? Nie mit dem Beef ins Bett gehen. Ja, das ist ja eigentlich auch dann immer, ja, ich tendiere ja auch in diese Richtung, sage ich jetzt mal, aber du kannst wiederum dann den anderen nicht zu einer Konversation zwingen. Nein. Weil der dann natürlich noch mehr zumacht, als wir. Genau. Also, weißt du, manchmal reicht auch ein einfaches Ja, okay, ich hab dich verstanden und man braucht keine weitere Diskussion. Oder natürlich der dritte Ausflucht. Die dritte Tür. Zu Rewe gehen oder die vierte Tür einfach mal in die Fresse ballern. Ja, nein, das ist immer die, also, ja, da musst du auch drauf achten, dass das Kind nicht zu nah dran steht. Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, dass du es relativ lautlos machst und dass du die Vorhänge vorher zuziehst. Das bahnt sich dann bei mir immer an, wenn ich überall die Vorhänge zuziehe. Dann weiß man immer schon, was passiert. Deswegen habe ich mich ja so in Jiu-Jitsu verliebt. Da lernst du einfach ein paar Moves, die, sag ich mal, nach außen hin gar nicht so viel Kraft machen. Das stelle ich mir vor, mit dieser große Mann, dieses zerbrechliche Ding in Kimura-Lock oder sowas. Nee, so hinten auf dem, wie Uriah Faber immer beim Rear Naked Choke hinten so drauf sitzen. Und dann aber Melly steht auch noch dann dabei. Ja, natürlich, und lehnt so gegen unseren Käfig hier. Ja, nee, und wenn sie sich irgendwo festhält, dann meckerst du immer rum, dass man sich halt nirgendwo festhalten darf am Käfig oder so. Ich habe Melly einmal so im Spaß geschubst, also weißt du, die hat mit mir so rumgealbert die ganze Zeit. Ja. Ich so, hör jetzt mal auf, das gibt es doch ja nicht und so. Ja. Und dann einfach so im Spaß geschubst und da ist gestolpert und eine Blume gefallen und hat sich hinten einen riesengroßen blauen Fleck geholt. Nicht am Arsch, so schon in der Nierengegend. Also das hätte auch doof ausgehen können. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, Alter, das, ich weiß nicht, auf was ich jetzt hinaus will, ist, dass ich dann so ein Gewaltding in der Ehe, das könnte ich nicht nachvollziehen. Für mich hat das schon gereicht, um mich wahnsinnig schlecht zu fühlen, weil halt ja, Partnerin. Das ist bei mir auch so. Ja. Dieses Rumgerangel, das machen wir ja natürlich auch. Ja, spaßhalber. Spaßhalber, aber dann, also so ein, zwei Mal ist es passiert, dass sie sich halt so irgendwo anbufft oder so, ne? Ja, passiert halt, wenn man so ein bisschen rumalbert. Ja. Und wenn dann so irgendwie. Du drischt ihr ja keine rein. Quatsch. Wenn dann halt so 1,63. 59 Kilo, das ist natürlich dann schon, hat schon, also da sind dann meine 90, sind dann schon ein bisschen im Advantage, sage ich jetzt mal sowas. Also, ja, ne, das ist schon, da kann man auch schwer. Ich kann das schon verstehen. Weißt du, was ich meine? Ich kann das schon verstehen, da muss ich dann mal schnell den Balkon rein. Wenn man schon jetzt, muss ich nochmal was fragen. Ja? Wie oft holst du dir eigentlich einen runter, jetzt in der Beziehung? Das kann ich nicht sagen. Weil Leute zuhören. Richtig, das weiß ich auch gar nicht. Ja gut, man weiß ja, ob es jetzt jeden Tag ist oder nur einmal die Woche. Kann ich nicht sagen, fällt mir nichts so ein auf diese Frage. Ja, weil das ist ja immer so ein Thema. Richtig. Ist da Habe ich dir in 5 Jahren oder so, habe ich dir da nie eine Antwort drauf gegeben. Nee, aber ich will es jetzt nicht konkret wissen, aber ist das mal thematisiert worden, sowas bei euch? Ja. Und ist sie da... Also versteht sie das, dass das was anderes ist als Fremdgehen? Weil da haben ja auch viele Frauen. Ja, versteht sie. Finde ich gut. Die ist, ja. Ja, ja, aber also, das ist ja wirklich immer so ein Thema, das kriege ich ja oft auch mit am eigenen Leib. Was, da kriegst du da jetzt mit? Dass das nicht jede Frau so toll findet. Ach, und die sieht das so, als wenn das Fremdgehen ist? Ich glaube, sie sieht es eher so wie... La, la, la, la, la, la. Ja, also, ich denke mir, also, das ist nicht so, dass sie da sagt, wenn du das machst und so. Aber es ist halt, es ist halt äußerst unangenehm, glaube ich, für sie. Okay, unangenehm. Mhm. Äußerst. Aber wie gesagt, das ist ja, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also, da finde ich. Nee, finde ich auch. Da finde ich selbst so, wenn man jetzt Telefonnummern austauscht, ja, also nicht, dass du das jetzt falsch verstehst, das soll jetzt nichts in Richtung Rewe-Frau oder so sein, aber wenn jetzt du mit ihr dann Nummern austauscht, ja, das ist für mich eigentlich ein größerer Betrug, und den Betrug setze ich in Anführungsstrichen, als wie wenn du dich da hinsetzt und ihr bei Mary Carey einklopfst. Also Mary Carey? Ja, fiel mir gerade halt so ein. Achso, ich dachte, die gibt's aber nicht wirklich. Doch, das ist doch so eine berühmte Pornodarstellerin, die mit Eminem mal... Was? Ja. Wie google ich jetzt? Mary Carey, die hat sich... Eminem hat die sich mal aufs Zimmer bestellt und dann wollte er mit der vögeln, und die Begründung war, weil du so ähnlich aussiehst wie Mariah Carey. Mary Carey. Mary Carey ist aber auch ein doofer Name. Ja, da kommt man schnell durcheinander. Die war sogar deswegen vor Gericht mit Mariah Carey. Oh Gott, Carey. Nee, das ist ja nun gar nichts, ey, die Alte. Nee, es war halt jetzt mal so ein Beispiel wie früher. Also ich habe, glaube ich, bis vor 3 Jahren immer Dolly Buster gesagt, aber die fand das ich noch nie attraktiv. Also ich habe mich immer gefragt, wieso jemand zu so einem absoluten Pornostar werden konnte, weil... Also Dolly Buster, an der ist nun wirklich nichts attraktiv. Nichts. Also die, nichts. Also das ist sowas von absolut abwegig und unnatürlich, so ein Körper. Das finde ich so ekelhaft. Diese riesen Titten meinst du jetzt? Ja, ja, genau. Ja, und auch die Lippen und die Hackfresse da, Alter. Das dreht sich ja auch völlig. Also, diese Frauen, die diese enorm aufgespritzten Lippen haben, diese unfassbar großen Plastetitten, die werden ja mittlerweile nur noch... fast schon verspottet. Also nicht generell, es gibt, denke ich mal, immer noch genügend Männer, die das irgendwie geil finden, aber es ist nicht mehr das Schönheitsideal. So in den 90ern hatte man das ja so ein bisschen so im Gefühl, dass jede Frau solche Brüste haben muss, wie zum Beispiel Pamela Anderson oder so. Ja. Und selbst die hat sich ja da mal irgendwann... Bist du eher der Arschtyp oder der Brusttyp? Ich sag's immer wieder, nasig und busig. Ich kann's nur also so sagen. Also doch und busig. Bei mir ist das allerwichtigste... sekundäre Geschlechtsmerkmale. Credibility piece of a girl, der Arsch. Viel mehr als früher, und ich habe da eine Erklärung dafür, weil es gab in den 90ern einfach so eine Phase, wo es nicht mehr darauf ankam, einen geilen Arsch zu haben. Da waren Frauen alle enorm dünn da in diesem Bereich. Genau. Und jetzt, seitdem viele Rapper das Thema wieder aufgegriffen haben, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wird das wieder salonfähiger. Das Kardashian-Arsch-Ding, ne? Das zum Beispiel, und halt auch in vielen Rap-Tracks und so kam das dann halt vor. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das jetzt erst wieder so richtig, mehr oder weniger einem gewissen Schönheitsideal entspricht. Ja, genau. Weil ich reagiere da jetzt auch viel erregter drauf, muss ich wahrscheinlich sagen, als noch vor 10 Jahren oder so. Also das ist mir aufgefallen. Aber es ist immer nasig und busig. Deswegen fahre ich ja auch so auf Lady Gaga ab. Das ist für mich der Inbegriff von nasig und Busigkeit. Das ist auch, aber auch die Alte ist auch völlig irre, ne? Ich habe mir das Konzert auf Arte von ihr angeguckt, wo sie mit, wie heißt der nochmal, Bennett hier, mit Nachnamen heißt er Bennett, mit Vornamen nicht. Wie heißt der denn nochmal? Tony Bennett. So Tony heißt er. Bennett. Tony Bennett und Lady Gaga. Ja. Wundervoll. Wundervoll. Weißt du noch, als wir vor einigen Jahren das im Roundhouse das iTunes Festival Konzert geguckt haben? Ja, das war auch toll. Ich habe dir mal eine Liste von den Top 25 Pornstars geschickt. Ja, die habe ich gerade eben schon wieder geschlossen. Ach so, ich habe die noch gar nicht angefangen. Nee, weil die vierte, die sah aus, da habe ich gedacht, das gibt's ja überhaupt nicht. Also die Nummer 1, muss ich sagen. Tori Black ist die Nummer 1. Kenne ich jetzt echt nicht. Kenn ich auch nicht, aber ist schon was Feines. Die 2 ist mir dann schon wieder zu billig. Lisa Ann ist, die Brüste sind schon fürchterlich, ganz ehrlich. Also das Gesicht ist hübsch. Alexis Texas, ja, das ist natürlich so ein typisches Ideal, was man so bei YouPorn immer wieder... Und das Gesicht... Ich finde das nicht besonders geil. Die hat natürlich schon so einen geilen Körper und so, aber das wäre jetzt nicht die Frau, die ich ansprechen würde, sage ich jetzt mal. Aber diese Sarah J., die auf Platz 4 ist, das verstehe ich überhaupt nicht, wie die da überhaupt in irgendein Ranking kommt. Die macht was, Bukake oder sonst irgendwas, was total abgefahren ist, hundertprozentig. Die lässt sich da von 5 großschwänzigen Schwarzen die ganze Zeit in die Fresse spucken und alles. Ich habe ja neulich, habe ich eine super Unterhaltung in Podcast-Form gehört. Da hat einer erzählt, dass es so einen Pornostar gibt. Max Hardcore heißt der, glaube ich, oder so. Und der schifft, also der nimmt erstmal so einen Spreizer, spreizt der Alten das Arschloch auseinander, schifft dann da rein, dann kommt da ein Schlauch rein und sie trinkt das aus ihrem eigenen Arschloch. Und da habe ich mir so gedacht, das ist ja echt, dass sich das jemand anguckt. Also, die unfassbar. Nummer 7, muss ich sagen, ein Brett. Warte mal, jetzt bin ich bei Nicky Benz. Nee, das ist mir zu billig. Caden Cross. Nee, die 7 ist ein Brett. So, jetzt Lexi Bell. Oh, von der, mit der habe ich sogar schon mal einen Podcast gehört. Ist ja, aber echt? Auch nicht mein Ding. Ja, habe ich wirklich mal. Ist aber auch nicht mein Ding. Nö, ist mir auch. Das ist mir alles so, ich hasse so asymmetrische Gesichter. Das sind doch die, wo beide Gesichtshälften gleich sind, oder? Oder sind das die? Die sind dann symmetrisch. Symmetrisch, ja genau, die mag ich nicht. Ich mag es, wenn es irgendwie so leichte Abweichungen gibt, wenn es einfach Makel gibt, darauf stehe ich. Und die hat ja keinen Makel. Das ist, sehe ich absolut, die nächsten kannst du alle überskippen, so ein Dreck. Die 10 ist auch was Feines. CJ, warte mal, Samantha Saint. Ja, oder? Die sind alle, die sieht gut aus. Punkt. Aber auch da. Du wolltest gerade sagen, sehen alle geil aus, finde ich nämlich nicht. Nee, ja, das muss ich auch zurücknehmen. Es gibt ein paar, die sehen jetzt nicht so geil aus. Ich gucke mal, ob überhaupt eine dabei ist, die mir gefällt. Du scheinst ja da eher was zu finden. Ja, 1 und 7. Aber bis jetzt, ich bin jetzt bei 18, ist immer noch nichts dabei für mich. Und damit meine ich nicht, dass keine hübsch ist, sondern dass keine mein Schönheitsideal oder meinem Schönheitsideal entspricht. Vielleicht die Nummer 22. Dann ja, gut, ich bin jetzt gerade bei der 18. Schon eher. 19. Oh, die, Also die 20 ist auch was Feines? Ich bleib bei der 22, sonst ich würde mir jetzt hier die 22 aufs Zimmer bestellen. Ach doch, ja, wirklich? Ja. Schon was Exotisches? Nee, damit hat es nichts zu tun, sondern ich finde, da hast du eine leichte Hängung in der Titte. Ja. Und sie ist im Gesicht, ja, das ist mir wichtig. Und sie ist im Gesicht nicht die allerhübscheste. Und das finde ich besser. Und sie sieht auch nicht so mager aus. Also hier würde ich mir dann auch am Hintern noch ein bisschen was erhoffen. Ja, richtig. Ja. Mein Favorit, die 24, ganz klar. 24, ja, das ist halt so ein süßes Mädchen von nebenan. Die ist super hübsch. Würde ich aber nie ansprechen. Niemals. Aber ficken. Ich würde nie in die Situation kommen, die zu ficken. Niemals. Weil ich das. Ich würde mit der noch nicht mehr reden. Nicht, weil sie jetzt irgendwie, weil ich was gegen die hätte oder so, sondern das sind so Menschen. Ach so, was gegen Ellie Hayes jetzt ganz persönlich, das gibt's doch gar nicht. Das hat aber was mit unserer Vergangenheit zu tun. Ja. Nee, aber es ist bei mir merkwürdig, dass ich so eine gewisse Frauen einfach ablehne, auch mit denen zu reden und so. Also ganz schlimm sind halt wirklich diese extrem geschminkten und hergerichteten Weiber, das ist für mich, da kam ich überhaupt nicht drauf klar. Also, ich stehe da wirklich, obwohl das widerspricht eigentlich, dass ich Lady Gaga geil finde. Ja. Ja, ich kann es nicht sagen, vielleicht, weil sie Pornostars sind, deswegen vielleicht. Aber andererseits, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, würde ich gerne mal eine Beziehung oder hätte ich gerne mal eine Beziehung mit einem Pornostar geführt. Weil ich einfach glaube, dass das die offenste Form von Sexualität ist, die man sich so vorstellen kann. Absolut. Und dann könnte man einfach mal alles ausprobieren, was einem so in den Kopf kommt. Das wäre meine Vorstellung deshalb. Weil ich habe halt bei gewissen Themen Respekt vor meiner Frau. Sage ich ganz ehrlich. Und ich möchte nicht, dass sie dann denkt, ich wäre ein Freak oder so. Wobei jetzt da nichts ansteht, wo man jetzt einen Kopf irgendwie mit dem Kopf, mit den Augen rollen würde oder so. Ich meine nur, ganz generell tut man sich da, glaube ich, leichter, wenn man weiß, dass die Partnerin im Endeffekt alles mitmacht. Absolut, das sehe ich auch so. Und dieser schmale Grat, dass die Partnerin denkt, dass man irgendwie nicht mehr ganz alle beisammen hätte, das ist schwierig. Da haben wir auch neulich im Freundeskreis drüber gesprochen. Wie kommt es eigentlich dazu? Es gibt, du kennst das ja bestimmt auch, dass Leute, also nicht aus eigenen Erfahrungen, aber dass Leute eine Beziehung führen, wo dann zum Beispiel sie ab und zu dann der Hund des Mannes ist oder so, dass sie dann alleine durch die Wohnung geführt wird und dann auch dahin macht und er. Solche habt ihr, solche Pärchen? Nee, solche haben wir nicht, aber du hast bestimmt schon mal sowas gehört. Ja, natürlich. So. Und man fragt sich doch immer, wie entsteht so eine Situation? Ich meine, ich würde niemals auf die Idee kommen, wenn Melli nach Hause kommt, so, Mensch, Schatz, ich hab hier eine Leine, wie sieht's aus? sollte man mal, vielleicht gefällt dir das ja auch. Also, da würde ich, das kann doch überhaupt nicht sein, dass Leute sich auf solche Ideen kommen, sowas einem Partner zu sagen. Selbst nein, wenn sie das Verlangen haben. Ich glaube, da muss man schon sich unter diesen Gesichtspunkten kennengelernt haben, bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, heutzutage. Zu 98% ist es auch der Fall. Heutzutage mit dem Internet bin ich mir fast sicher, dass es so ist. Aber vor 25 Jahren oder so, da gab es ja sowas auch. Und da muss es ja mal dann irgendeinen Partner gegeben haben, der gesagt hat, Schatz, Spaß beiseite, aber ich habe hier heute so einen Ball, den du mir jetzt ins Gesicht klebst und dann ziehst du mir mal die Nippel lang. Also das finde ich immer wieder faszinierend. Ich finde das völlig faszinierend, sowas. Ich glaube, dass es auch, dass das sehr, sehr interessant sein kann, mit so einem Menschen auch eine feste Beziehung zu führen, die so drauf sind. Hatte ich bisher noch nicht. Also ich hatte keine Beziehung, die so abging. Das kommt natürlich immer drauf an, was die so für Vorstellungen haben. Also ob es für dich zu weit geht. Also gerade wenn jetzt deine Partnerin darauf stehen würde, dass du sie anpisst oder so. Ich glaube, da hätte ich keinen Bock drauf. Ich meine, ich würde es machen, wenn es ihr gefällt, wirklich? Aber ja. Jetzt guckt gerade das Mädchen durch die Türspalte und... Wegen Anpissen? Wegen Anpissen, genau. Ist wieder Zeit jetzt zum Anpissen oder was? Und lutscht lasziv an der Möhre. Hoffentlich nicht an deiner. Aber jetzt hat sich der Blick auch schon ein bisschen versteinert. Magst du ein bisschen das Süppchen vorbereiten? Ja, wir gucken uns jetzt hier noch Ricky Gervais Opening an von den Golden Globes und dann können wir nach Hause gehen. Gleich, alles gut. Also hast du das Video dir rausgesucht? Ich habe das Video mir natürlich rausgesucht. Ich sag einfach nur los und dann gucken wir uns das noch an gemeinsam. Du meinst jetzt das Video, wo die Alte aus dem Arschloch säuft, ne? Ja, genau. Genau, Opens. Man muss natürlich sagen, es pressiert ein bisschen, weil Besuch ansteht. 7 Minuten? Die haben wir definitiv. Also, dann ich sag einfach hören los. Das auch Menschen? Ich sag los und du drückst auf Play. Hören das jetzt auch Menschen? Hören Menschen. Und das Kommando kommt jetzt und das heißt los. Shush. Shut up. Schon sehr gut. Disgusting, pill-popping, sexual deviant scum. I want to do this monologue. Hat der ein Bier dazu? And then go into hiding. Ja. Okay. Not even Sean Penn will find me. Du kennst die Geschichte, dass Sean Penn mit El Chapo geredet hat. Ja, natürlich. Ja, okay. Handgeschüttelt und alles. Hello and welcome to the 73rd annual Golden Globe Awards. Live from the Beverly Hilton Hotel. Der Typ ist phänomenal. With all these rich, beautiful celebrities having the time of their lives. Let's hope no one spoils that. Yeah. Relax, I'm going to try and be nice. You're global megastars with amazing talent, most of you. A few of you just married well. You know who you are. We all do. We're live on NBC, and it's right that NBC hosts this award show because they're the only network who are truly fair and impartial. And that's because they're the only network with 0 nominations. So. Session. Nothing in it for them tonight. They don't care who... They don't care, obviously. But as I say, I'm going to be nice tonight. I've changed. Not as much as Bruce Jenner, obviously. Yes, sir. Now Caitlyn Jenner, of course. What a year she's had. She became a role model for trans people everywhere, showing great bravery in breaking down barriers and destroying stereotypes. She didn't do a lot for women drivers. Ich kenne die Alte nicht. Bruce Jenner, kennst du nicht? Thank you. Yeah. Not at the same time. Okay, anyway, so I am going to be nice tonight, and I'll tell you why. The president of the Hollywood Foreign Press just told me that if I say anything offensive or crass or resort to innuendo, he is going to come out here and personally pull me off. So that's an offer I couldn't refuse. Yes. Yes, that is the level. An old man pulling me off. Again. Und jetzt siehst du gleich den Alten im Bild, warte. At least Jeffrey Tambor did it in a dress. Du musst das Gesicht, das ist der Typ, den sie jetzt zeigen. What an actor, what a role. Yeah, no, it's... Every day he has to put on all the women's clothes and the hair and makeup and let people film it. That takes balls. So, I don't know how he does it. I really don't. I've seen his balls. They're huge and long. I don't know if he tucks them in the bra or does that thing when you push them out the back and let them hang out like a bulldog. No one knows. That's his manly rule. I love Jeffrey Tambor. Oh, that is it. I don't know if that's because he's such a great actor or because he reminds me of my nan. One Hollywood publication said that me hosting would mean that some film stars would stay away for fear of being made fun of. As if film stars would stay away from the chance of winning a Golden Globe, particularly if their film company has already paid for it. So what's happened this last year in this crazy business we called show? The excellent Spotlight has been nominated. Yeah. Ich hasse Jennifer Lawrence inzwischen. Ne? Die greift sich auch noch. Are okay. Furious about the film as it exposes the fact that 5% of all their priests have repeatedly molested children and been allowed to continue to work without punishment. Roman Polanski called it the best date movie ever. Die Gesichter. Alter. Jennifer Lawrence made the news when she demanded equal pay for women in Hollywood, and she received, yeah, overwhelming support from people everywhere. There were marches on the street with nurses and factory workers saying, how the hell can a 25-year-old live on 52 million? This is... There were plumbers around the world going, poor girl in town, what's fucking hell? So, but joking aside, of course women should be paid the same as men for doing the same job. And I'd like to say now that I'm getting paid exactly the same as Tina and Amy did last year for hosting this. No, I know there was two of them, but it's not my fault if they want to share the money, is it? Aber das war gut. Amy Poehler und Tina Fey letztes Jahr. Das war super. Ja, aber der Typ. It's funny because it's true. The Hollywood Foreign Press deemed The Martian a comedy and even nominated it. And hence, Matt Damon is here tonight. So that worked a treat, didn't it? To be fair, The Martian was a lot funnier than Pixels. But then again, so was Schindler's List. It's just a film. All female remakes are the big thing. There's a female remake of Ghostbusters. There's going to be a female remake of Ocean's 11. And this is brilliant for the studios because they get guaranteed box office results and they don't have to spend too much money on the cast. So... Shut up, Melissa, I don't McCarthy. Care. Listen... If you do win tonight, remember that no one cares about that award as much as you do, okay? Don't get emotional. It's embarrassing, okay? That award is, no offense, worthless. It's a bit of metal that some nice old confused journalists wanted to give you in person so they could meet you and have a selfie with you. Okay? That's all it is. I've got three. I've got three Golden Globes myself, so I can say one's a doorstop, one I use to hit burglars with, and one I keep by the bed to... Doesn't matter why. It's mine. It's mine. It's mine. I want it fair and square. It's just the right shape and size. It's nothing... Yeah, so to be clear, that was a joke about me shoving Golden Globes that I've won up my arse. And they asked me to host four times. Das ist großartig. Ja, der Typ ist so großartig, dass ich mir dieses Video, glaube ich, schon dreimal angeguckt habe und jetzt beim vierten Mal immer noch drüber lachen kann. Schön. Ja, schön. Gut, dann gehen wir jetzt alle ins Bett. Wollen wir nicht noch ein bisschen über die Oscar-Nominations reden? Ich kenne, warte mal, eine Nominierung habe ich mitbekommen. Hast du Revenant gesehen? Nee, das habe ich bislang. Ich war das letzte Mal im Kino bei Steve Jobs. Ist schon ewig her, im November oder so. Ja. Seitdem spiele ich Computerspiele. Ja. Ununterbrochen. Ja. Ich finde ich unfassbar. Also es wird ja auch schon vom schwächsten Best Motion Picture Cast of All Time geredet. Ja, sag mal, was da nominiert ist und den Rest ja, können wir ja beim nächsten Mal durchgehen. The Big Short und so. Was? The Big Short. Brad Pitt, dieses Jeremy Kleiner Ding. Hab ich nicht gesehen. Gibt es irgendwelche Filme, die man gesehen hat, die ja, nominiert sind? Bridge of Spies vielleicht? Nee. Fury Road? Nee. Hast du nicht gesehen? Nee. Mad Max? Ach, Mad Max, jetzt, okay, Fury Road, ja, das war der Untertitel. Ja, stimmt, das ist für mich der beste Film. Für mich auch, definitiv. Martian? Stimmt, bei Mad Max, da habe ich die Nominierung mitbekommen. Martian, ja, ich fand den okay. Ich fand den auch gut. Aber nicht bester Film. Bester Film, what? Revenant? Habe ich nicht gesehen. Dann, Room, Brooklyn, alles nicht gesehen. Ist DiCaprio nominiert irgendwie? Ja. Ah, okay. In Anbetracht der relativ überschaubaren Konkurrenz wird er das deswegen wohl auch kriegen. Ich hoffe es, weil es ist wirklich so absurd. Wenn man endlich durch ist, oder? Ja, es ist für mich. Das Problem ist, wenn er jetzt den Oscar gewinnt oder auch wenn er nächstes übernachtet. Wolf of Wall Street nicht, es ist so lame, Alter. Nicht nur das, sondern für mich ist viel schlimmer, dass man das jetzt so dann hindreht, so, ja, jetzt kriegt er ihn ja auch mal, er hat ihn ja schon lange verdient. Ja, dabei genau. Hätte er ihn schon mehrfach verdient, nicht nur dieses eine Mal. Und das für mich wertschätzt man jetzt nicht diesen einen Film oder diese eine Rolle, die er spielt, sondern das ist fast so eine Art fürs Lebenswerk. Und das kotzt mich an, weil der hat natürlich dieses Teenage-Schwarm-Image irgendwie ziemlich lang mit sich rumtragen müssen. Hat er aber abgelegt. Ja, mittlerweile schon. Aber eigentlich spielt er schon sein ganzes Leben hervorragende Rollen. Absolut. Es gibt immer mal ein paar Filme, die nicht so gut waren. Aber wenn man sich so überlegt, was der bislang gemacht hat, das sind wirklich alles oder viele Filme, wirklich großartige. Ich mag den Typen auch. Ich mag auch dieses Shutter Island-Ding. Ich fand das auch wirklich toll. Fand ich auch nicht so schlimm, Catch Me If You Can. Und mit Gangs of New York fing es ja an, dass er. Übrigens, wir waren letzten Freitag essen mit dieser ganzen Rich Kids-Bagage, 16 Leute. Und da habe ich zum ersten Mal. Der viel zitierte Benny hat mich gefragt, ob ich mir die ganzen Namen vorher aufschreibe und so. Jetzt, Ricky, jetzt sag mal bitte, dass das stimmt. Welche Namen? Die von den Schauspielern und so. Ich war wirklich schockiert, weil ich eigentlich ein unfassbar schlechtes Namensgedächtnis habe und eigentlich gar nicht mich, also ich interessiere mich zwar sehr für Filme, aber ich habe da jetzt kein großartiges Gedächtnis für irgendeinen Cast oder so. Also Menschen, die mich interessieren, die bleiben in meinem Gedächtnis. Immer. Genau. Aber ich muss jetzt ganz kurz hier nochmal durchgehen mit die Kabel. Ich wollte noch kurz sagen, dass ich da the beginning of the end miterlebt habe. Diese ganze Truppe scheint zu zerbrechen leicht. Langsam und peu à peu. Welche scheinen Gruppe? Sich da. Dieser Freundeskreis, dieser Rich Kids Freundeskreis erscheint. Es gibt ja, müsste einfach mal nach Saint-Tropez fahren für ein verlängertes Wochenende oder so. Saint-Tropez, ja, genau. Also da hat man gemerkt, es ist so ein leichter. Es ist auch einfach, da gibt es auch so eine WhatsApp-Gruppe, ne? Mhm. Und da muss man nochmal sagen, es sind halt alle irgendwie rangeheiratet. Es gab mal wohl so ein Inner Circle, so ein Chor, so um Lilly und diese Jule und Marie und wie die halt heißen. Es waren halt, und die haben halt irgendwann mal alle Freunde gekriegt. Und also, ne, weißt du? Hat man das versucht mit rüber zu retten. Wir sind da alle mit drin. Und wenn wir mal ehrlich sind, honestly, es mag, also, das kannst du, so liberal und so fake kann kein Mensch sein, dass da wirklich jeder jeden mag. Das geht gar nicht. Ich sag mal so, das kann schon passieren, aber es ist eher selten. Es sind da keine Ahnung, wie viele Menschen in dieser Gruppe da sind. Und es ist definitiv jetzt, an diesem Freitag war es zu spüren, sind auch einige schon relativ früh gegangen und so, und da hast du schon gemerkt, und auch die Begrüßung und so, da hast du schon gemerkt, dass das crumbled so ein bisschen hier, weißt du? Das bröckelt so ein bisschen auseinander hier die ganze Nummer. Und ich fand's gut. Weil das einfach alles so fake ist und so. Und ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich kann das nachvollziehen. Also, was du mir erzählst, kann ich schon nachvollziehen. Gibt ja auch in meinem Leben dann und wann mal. Na, also absolut, von daher, aber jetzt ganz kurz mal zu DiCaprio. Du musst kurz sagen, der Referent, war der gut oder nicht? Habe ich nicht gesehen. Ach so, okay. Wolf of Wall Street, braucht man nicht drüber reden. Ja. War er super. Dass er dafür keinen gekriegt hat, das ist lächerlich. Ja, nicht nur da. Der große Gatsby, fand ich okay. Fand ich auch gut. Viele sagen, dass der überstilisiert war und so, von den ganzen Farben und so. Ich fand ihn gut. Ja. Django Unchained ist für mich auch ein Film, da hätte das eigentlich verdient gehabt. Ja, aber nicht als Hauptdarsteller. Nee, Nebendarsteller, klar. Aber es war halt phänomenal. Also, da hatte doch Calvin Candy oder wie? Candy? Das weiß ich nicht mehr, wie seine Candy, Rolle da hieß. Wie hieß er da? Irgendwie so großartig. Auch diese Szene, wo er da sein Whiskyglas auf den Tisch gescheppert hat und so. Das Ding war, dass jede einzelne Szene mit DiCaprio, also in diesem Film, wie er dann letzten Endes fertig war, einem so wichtig erschien, genau, dass man die hätte niemals, da hätte man nichts wegstreichen können. Und das ist ja eigentlich ein Phänomen, finde ich, wenn du das schaffst, dass jede Sekunde, in der du da in diesem Film eine Rolle mitspielst, dass die wichtig ist und großartig ist. Das liegt natürlich auch am Schnitt, ist ja schon klar, aber doch, das fand ich, glaube ich, fast die geilste Rolle. Ja, möglicherweise. J. Edgar. In vielen Filmen wäre das Acting von DiCaprio in Django Unchained viel zu too much gewesen, weißt du, weil er so überpaced hat, aber der Film als solches war so stark besetzt und so stark, dass es da nicht so ganz ins Gewicht gefallen ist, Es hat super gepasst. Hat absolut gepasst, so als dieser Sklavenhändler, der da irgendwie seine Leute verkauft, seine Kämpfer und so. Ich fand das großartig. Und das Ding ist, man merkt ja da schon, dass, also ein anderer, der in diesem Film ja unheimlich abgefeiert wurde, war ja Christoph Waltz. Das war ja im Endeffekt genau. Ich glaube, das war eigentlich nochmal eher der Durchbruch als hier bei Inglourious. Ja, und wenn du seitdem Christoph Waltz siehst, spielt er halt immer dieselbe Rolle. Genau. Finde ich. Und das muss man bei Leonardo DiCaprio auch mal ganz klar herausheben, dass er so wandelbar ist als Charakter eigentlich. Also, wie der absolut überhypteste Schauspieler der Filmgeschichte, Johnny Depp. Ich halte den Typen für eine absolute Pfeife. Der Mann hat Blow gemacht und dann hat er noch diese ganzen cheesy Dinger gemacht, die man natürlich jetzt in der Retrospektive als geil mit Edward mit den Scheren hin und diese ganzen Dinger. Tim Burton Sachen. Ja, diese ganzen Tim Burton Sachen, so My Ass und so. Aber er hat mit Blow und hat er noch einen guten Film gemacht? Selbst Fluch der Karibik 1. Jetzt, ach also, komm, leck mich am pass mal Arsch, auf. Alter. Aber er hat damit ein komplettes Franchise im Endeffekt zum Leben erweckt. Das muss man einfach so sagen. Und das lag an ihm. Das muss man so sagen, es lag an ihm, geht mir aber am Arsch vorbei. Ist natürlich kein herausragender Film, aber es ist trotzdem für mich eine Kunst, dass du das schaffen kannst, dass du so eine Riesenmarke kreierst. Und das war er. Wie er da gespielt hat, das war das, was den Leuten im Gedächtnis blieb. Und ich glaube, das war auch der Typ, auf den sich jeder im darauffolgenden Teil dann wieder gefreut hat. Das war doch jetzt nicht hier Orlando Bloom oder so. Also. Dieser Film, dieser Typ fällt doch am laufenden Band, Alter. Black Mass, Schrott, Mordecai, glaube ich, irgendwie der schlechteste Film, ist auch nominiert bei den Goldene Himbeere. Into the Woods, da hatte er doch auch so eine kurze Geschichte gehabt. Transcendence habe ich auch neulich gesehen. Schrott, Lone Ranger, Schrott. Der macht nur Schrott, der Typ. Aber was mir da schon oft aufgefallen ist, wenn du so einen gewissen Grad an Berühmtheit erreicht hast, dann denkst du so, ich will keine klassischen AAA-Filme mehr machen, ich will so einen besonderen Film machen. Und dann nimmst du vielleicht auch viel Scheiße an. Also mir ist das schon bei vielen Schauspielern aufgefallen, die mal so 2, 3, 4 Jahre sehr, sehr viele Filme rausgebracht haben und sehr mainstreamige Filme, die dann plötzlich in so ein Indie-Genre abgleiten, das dann sehr fragwürdig ist, auch von der Qualität her. Also mir fällt dann zum Beispiel auch hier, wie heißt er denn nochmal? Russell Crowe ein. Ne? Russell Crowe fällt mir da auch mal Russell ein. Russell Crowe, ja. Den finde ich super als Schauspieler, aber hat auch dann und wann mal Rollen gespielt, gerade in jüngerer Vergangenheit, die ich... Ja, aber das beste Beispiel ist doch Shia LaBeouf. Von dem habe ich zu wenig konsumiert, sage ich jetzt mal. Der hat mit Transformers, ist der völlig steil gegangen und hat dann irgendwie, jetzt ist der Typ natürlich völlig durchgedreht, so, ne, mit seinen, hast du dieses Video gesehen oder Ausschnitte zumindest davon gesehen, wie er alle seine Filme am Stück geguckt hat? Nee. Da saß er im Kino und da gab es irgendwie so ein Special, alle Shia LaBeouf-Filme. Ja. Und da hat man so eine Kamera direkt close auf sein Gesicht gesehen und da hat er sich halt auch so irgendwie... Alle seine. Es sind nicht viele. Ja, aber der hat doch, wo er Hauptrollen gespielt hat, meinst du jetzt? Nö, der hat doch grundsätzlich nicht viel gemacht. Transformers 1 bis 3, da hat er sich wohl auch irgendwie, bei 1 hat er sich die Augen zugehalten und ab 2 ist er irgendwie eingepennt. Hat sich da irgendwie so Oropax in die Ohren gesteckt und halt bei Transformers hat er komplett abgeschaltet. Dann hat er Nymphomaniac 1 und 2 gemacht, also diese beiden Filme. Ja. Ich fand die ja gut. Ja, viele fanden die gut. Ich bin bis jetzt nicht dazu gekommen und ich habe mich da auch so ein bisschen gegen gewehrt, weil ich weißt du, das hatte so, man hatte das Gefühl, dass bei Nymphomaniac das am Anfang einfach so ein Ding war, so, das haben wir hier gerade so entdeckt. Und dann wollte es jeder gucken und dachte, er wäre jetzt irgendwie besonders, intellektuell oder so. Aber das meine ich nämlich. Er hat diese Transformers-Dinger gemacht, hat jetzt diesen Fury gemacht, diesen Panzerfilm mit ja. Brad Pitt. Den fand ich gut. Aber Nymphomaniacs und Lars von Trier-Film, ne, ist natürlich so arzi-fazi at its best. Da weißt du natürlich, dass du da irgendwie in einem Arthouse-Kino angekommen bist. Und dieser Shia LaBeouf möchte unbedingt irgendwie als legiter Schauspieler wahrgenommen werden. Und das kriegt er irgendwie nicht hin. Was du eben halt auch von Johnny Depp gesagt hast, ne? Dass ja. der seine AAA-Nummer durch hat, hat seine Schäfchen im Trockenen finanziell und möchte jetzt irgendwie als ernsthafter Schauspieler wahrgenommen werden. Und das hat er jetzt halt mit Black Mass versucht und ist kolossal gescheitert, der Herr Johnny Depp. Aber ja. jetzt nochmal zu Leonardo DiCaprio, ne? Ja, dann hat er J. Edgar gemacht, den habe ich eigentlich nicht gesehen. Inception, ich fand den gut, du fandst ihn, glaube ich, nicht gut. Ich fand ihn schlimm. Ja, also ich fand, ja, Punkt. Shutter Island, ja, ist jetzt kein Überfilm, fand ich aber auch nicht scheiße. Ja, aber das ist so ein Ding, da ich blende ja sonst normalerweise so Geschichten aus, wo irgendein bestimmter oder besonderer Schauspieler mitmacht, dann gewinnt der ganze Film gleich bei mir. Und dann macht halt auch Mark Ruffalo mit. Und muss ich ja ganz ehrlich sagen, da bin ich ein Man-Crush, ne? Kann ich nachvollziehen und vor allem zu diesem Zeitpunkt war der auch noch nicht so durchgenudelt wie jetzt. Und ja, da gebe ich dir recht. Und das Ding ist ja, der Film, wenn er überhaupt schlecht wird, dann erst mit dem Ende. Ja. Eigentlich fühlst du dich ja, wenn du den Film noch nie geguckt hast und guckst ihn das erste Mal, fühlst du dich eigentlich komplett gut unterhalten oder spannend und interessant. Und am Ende gibt es natürlich viele, die dann mit dem Payoff nicht einverstanden sind. Und ich schon, ich war mit dem Payoff einverstanden. Ja, ab einem bestimmten Moment wird es halt dann auch schwierig, das sich noch selber zu erklären. Und dann denke ich immer, oh, hoffentlich kommt nicht was mit Aliens. ja, meistens ist es ja so, weißt du, auch bei Horrorfilmen oder so, dann denke ich immer so, oh, bitte keine Aliens. Aber jetzt kurz nochmal, kennst du den Film The Guest? The Guest? So jetzt aus dem Arsch raus nicht. Genau, so aus dem Arsch raus habe ich von dem Film noch nie was mitbekommen, noch nie. Den habe ich bei Sky On Demand. Einfach mal, ich habe mir dann, du kannst dir so die Trailer angucken, ne? Ja. Habe ich ja gemacht. Aber kurz beraten mit dem Chef hier im Hause. Also, ja gut, gucken wir jetzt an, ne? Spitzenfilm. Völlig auf Drive gepolt, der Film. Das ist natürlich schon, das ist natürlich schon. Ich sehe gerade schon das Cover, da weiß ich genau, was du meinst. Das reicht schon, das Kinoplakat zu sehen. Ich weiß gar nicht mal, ich weiß überhaupt nichts über den Film. Weder also ich Regisseur sagen, noch irgendwas. Der Typ heißt Dan Stevens und ich kenne den überhaupt nicht. Ich kann dir aber sagen, er hat noch bei Downton Abbey mitgemacht. Das ist, glaube ich, noch das. Und Inside WikiLeaks hat er auch mitgespielt. Downton Abbey. Das musste ich auch erstmal hier. Wie heißt das? Downton Abbey. Okay. Macht da auch hat diese Micah Monroe mitgespielt, die bei diesem It Follows Film Desaster mitgespielt hat. Das weiß ich auch. Ansonsten weiß ich nichts. Aber der Film ist so übertrieben auf. Wir machen jetzt einfach mal den musikalischen diesen audiovisuellen Stil von Drive komplett nach. Und da habe ich mir erst gedacht, Alter, übelst billig, übelst schlecht. Nee, es hat voll gezündet bei mir. Was war denn das gerade bei dir? Hallo? Richie? Was? Richie? Gute Richie! Ja, und wie war der Film dann so? Also wirklich, da muss man wirklich mal den alten Dampfer mal, du bist so eine homosexuelle Drecksau raushängen lassen. Aber ich habe von dem Film auch schon gehört, interessanterweise. Wahrscheinlich habe ich irgendwo Sky-Werbung. Ich habe irgendwo wahrscheinlich Sky-Werbung gelesen, weil genau das, was du jetzt sagst mit diesem... Ja, überstilisierten. Mit diesem, vor allen Dingen mit diesem nachgemachten Drive-Film so, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Also die Story ist halt, da kommt halt dieser Typ, der Gast kommt halt zu irgendeiner Familie, die auf dem Land lebt und sagt hier... Ich bin ein alter Weggefährte von ihrem Sohn. Der ist irgendwie beim Militär gefallen, so weiß ich nicht wo, Afghanistan oder so. Mhm. Und dann hatte er wohl direkt bei der Mutter einen Stein im Brett. Sie so, ja, kommen Sie mal rein, Kaffee trinken. Und dann hat sich der so an diese Familie angebandelt und versucht dann halt im Laufe der nächsten Tage, er darf dann da halt wohnen und so, so ein bisschen sich in die Gemengelage der Familie einzumischen. Unter anderem, Spoiler, willst du den noch sehen? Nö. Okay, unter anderem verhilft er dem Mann des Hauses zum beruflichen Aufstieg. Er tötet ganz einfach den Vorgesetzten. Ja. Und er hat halt mitbekommen, dass wenn der mal irgendwie jetzt ausfällt oder so, er direkt befördert wird und er gar nicht weiß, ob er dafür bereit ist und so. Das hat ihn wohl diesen Typen dazu animiert, den Typen zu killen, da den Chef von dem Vater in dem Haus. Und dann gab's da noch eine Geschichte, die fand ich ganz geil. Der Sohn von der Mutter, der da in dem Haus wohnt, der wird halt gemobbt in der Schule. Ja. Und das bekommt er halt mit, so, was ist denn bei dir los? Warum hast du ein blaues Auge? Und dann, er so, ja, ich hab einen Ball ins Gesicht gekriegt und so, dieser Gast, so, ja, am Arsch, so, ne? So. Und ist dann, hat ihn dann mal von der Schule abgeholt, einfach so, ohne zu fragen, und hat mal gefragt, hier, komm jetzt, red mal Tacheles, was denn passiert? Und dann hat der halt ausgepackt, der Junge, hier, die verkloppen mich die ganze Zeit. Und dann hat er sich halt darum gekümmert. Großartige Szene, wirklich brillant. Also, ich war völlig überrascht von dem Film, The Guest. Eine Sehempfehlung, sagt man da, glaube ich, ne? Absolutes. Toll, gibt's gerade bei Anytime, müsst ihr mal gucken. Zeiten des Aufruhrs habe ich nicht gesehen mit DiCaprio. Zeiten des Aufruhrs, gibt's da auch einen richtigen Titel? Revolutionary Road heißt der im Original. Der Mann, der niemals lebte. Den fand ich nicht gut. Also scheiße fand ich nicht, aber 11th Hour. Ach, ist das dieser Body of Lies? Mann, der niemals lebte? Ist das nicht mit Russell Crowe? Ja. Ja, den fand ich nicht schlecht. Das ich bin jetzt gerade bei The Guest auf der Seite. Nee, da sind wir nicht. Da sind wir nicht, Chris. Blood Diamond fand ich auch nicht so scheiße. Welchen Batman? Blood Diamond. Den fand ich auch nicht schlecht, ne? Ja. Departed fand ich gut. Fand ich sehr gut. Aviator fand ich gut. Habe ich nicht gesehen. Catch Me If You Can fand ich gut. Fand ich sehr gut. Gangs of New York fand ich gut. Fand ich gut, nur zu lang. The Beach fand ich super. Ja, das war schon sehr lange her, oder? Ja, The Beach war 2000. Hoi, hoi, hoi, hoi. Celebrity, schön, reich, berühmt. Pff, noch nie gehört. Ich auch nicht. Der Mann mit der eisernen Maske. Ach ja, das ist halt schön. Das ist, wenn du nach Titanic so einen Film machst, das ist einfach, das geht gar nicht. Aber Titanic fand ich gut. Kann man nicht anders sagen. War ein guter Film. Ja. Marvins Töchter. Da klickt bei mir jetzt nichts. William Shakespeares Romeo und Julia. Ich fand den super. Fand ich auch gut, habe ich im Kino gesehen. Oh, Gott sei Dank. Ich habe jetzt echt gedacht, ich mache mir zum Vollhorst. Aber ich fand den gut. Ich bin hier gerade auf dieser IMDb-Seite von The Guest. Und der heißt nur in Anführungsstrichen David. Wie Ryan Gosling in Drive. Driver in Anführungsstrichen. Okay, mach weiter. Ich sehe gerade, weil ich auch nochmal rübergeswitcht bin zu IMDb, dieser... Anomalizer, dieser animierte Film da. Schon mal von dem gehört? Da habe ich auch Bock drauf irgendwie. Da habe ich richtig Bock drauf. Der wird ja voll abgefeiert. Ist auf jeden Fall kein Feelgood-Movie, ne? Da geht's dir schlecht. Genau, ja. Aber der muss super sein. Ja, und alle sagen ja, die Academy ist noch nicht bereit, so einen Film als Best Animated Motion Picture zu wählen. Da muss ich erst mal gucken, dann kann ich sagen. Aber auch Dings war schön, Inside Out. Inside Out, habe ich den gesehen? Nee, habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ruhe jetzt! So. Gab es noch was von DiCaprio? Don's Plum, aber das kenne ich auch nicht. Es muss noch Jim Carroll kommen. Ja, kommt noch. 95 war das. Total Eclipse, die Affäre von Rimbaud und Valerie oder Rimbaud, oder wie der dann ausgesprochen wird. Total Eclipse habe ich nie gesehen. Jim Carroll in den Straßen von New York. Der beste Überfilm. Der beste DiCaprio-Film. Nein. Nee, ich finde wirklich. Der beste. Fällt mir ganz schwer. Wolf of Wall Street, Django Unchained, dann auch Jim Carroll, aber ich fand zum Beispiel ja auch Gilbert Grape geil, wo er den Behinderten da mit dem Behinderten da spielt. Kenn ich nicht. Doch, den kennst du. Das war der erste Leonardo DiCaprio-Film, wo er eigentlich auf sich aufmerksam gemacht hat mit Juliette Lewis und Johnny Depp und so. Hast du den noch nie gesehen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es klingelt was, aber ich glaube, ich habe nicht gesehen. Den musst du dir auf jeden Fall angucken. Also der gehört für mich auch zu den absolut besten Leonardo DiCaprio-Filmen. Vielleicht sollte ich den mal gucken. Also wenn du den noch nicht gesehen hast, was ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen kann, dann musst du dir den angucken. Das ist... Wie heißt der? Ich google den jetzt hier mal. Gilbert Grape. Also Gilbert Grape. Irgendwo in Iowa. Und jetzt habe ich ihn. Ja, noch nie gesehen? Nee. Guck dir den Film an. Das wird Leonardo DiCaprio auf noch ein höheres Podest heben. Johnny Depp? Der ist auch dabei. Und Juliette Lewis, die ich ja auch busig finde. Und damit ich soll dich schön grüßen. Von Benny, der hat mir gerade mal wieder ein Star Wars Meme geschickt. Endlich mal wieder was von Star Wars. Ich bin im Endeffekt der Kylo Ren für alle Star Wars Fans. Ich vernichte diesen ganzen Kult bald. Hasse diesen Film. Ich weiß. Ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich hasse ihn. Er ist gar nicht so schlecht. Ich bin wirklich fast so weit, dass ich jetzt diese 6 DVDs einfach auf meinem Balkon anzünde und mich dabei filme, wie ich die anzünde. Ja, das musst du aber eigentlich machen. Nee, so affig bin ich dann auch nicht. Aber ich werde mir diesen Film nicht angucken. Und es ist natürlich albern, dass ich sage, ich hasse diesen Film. Es ist einfach, mir ging dieser Star Wars Hype, habe ich schon 100-mal gesagt, so sehr auf die Nüsse, dass ich mich irgendwann in so eine Sackgasse jetzt buxiert habe und sage, nee, ich guck diesen Film nicht. Aber jetzt musst du auch in der Sackgasse sacken bleiben. Ja, mir fehlt das ja nicht. Also ich bin ja kein Star Wars-Jünger gewesen. Ich hatte ja noch nie einen Berührungspunkt mit Star Wars. Ich habe mir nur irgendwann mal diese 6 DVDs geholt. Und also einfach, weil ich weiß, dass Star Wars, man muss es kennen und man sollte es auch gesehen haben. So. Und deswegen habe ich es mir geholt. Und ich werde es mir aber sehr, sehr wahrscheinlich nie angucken. Ja, wir gucken ja jetzt auch, also jetzt, dieses Jahr, im Dezember gucken wir auch wieder Rogue One. Weil ja, das kann ich mir noch vorstellen, dass ich da einsteige, weil das ist ja dir mit diesen Geheimagenten oder sowas. Aber ja, die Pläne da klauen. Ja, aber das ist ja nur so ein Spin-off, kann man sagen, von Star Wars. Ja. Aber was ich halt auch, das habe ich ja schon mal erzählt, ich finde das nicht jetzt bei Benny, weil er da irgendwie alles weiß über Star Wars, jede Blutlinie eingraviert hat in seinen Hirnrinden. Grundsätzlich mag ich es, wenn Menschen begeistert von irgendwas reden. Das kann Star Wars sein, das kann auch hier der Thermomix sein. Das wollte ich gerade eben übrigens auch sagen. Ich habe kein Problem damit mit den Leuten, die das geil finden. Ganz im Gegenteil. Auf keinen Fall. Ich bin auch völlig fasziniert, wie jemand 20 Minuten über eine ganz kurze Szene reden kann. Und so viel Informationen da reinhauen kann in diese 20 Minuten, dass ich mich danach frage, ob er eigentlich jetzt hier gerade den ganzen Film erzählt hat oder wirklich nur eine kurze Szene. Das finde ich ja auch beeindruckend, aber das war diese ganze Maschinerie, die in den Wochen davor, in den Monaten davor, das war mir einfach viel zu viel. Ich wurde erschlagen von Star Wars. Du gehst in den Supermarkt, du gehst beim Kacken irgendwie kommt da schon ein Star Wars-Theme, wenn du eine Klobrille hochmachst. Wenn du spielst, ja, also fürchterlich. Und wenn du dann sowieso nicht so hundertprozentig, sag ich mal, diesem ganzen Kult anhängst, ja, dann sagst du dir irgendwann mal auch, ey, komm, geht mir nie auf den Sack mit dem Scheiß. Ja, ja. Gibt's den Anomalisa eigentlich irgendwie, kommt der auch mal bei uns ins Kino oder sowas? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Was steht denn bei IMDb? Ach, da steht nichts von deutschen Startterminen oder was. Kommt ja am 15. Januar. Ah, January 21. In Deutschland? Glaube, ja. Ja, der muss ja schon in den USA gelaufen sein, dass die Academy ihn berücksichtigt. Stimmt. Oh, schön. Ich glaube, da gehe ich rein. Ja. Wirklich jetzt. Ich muss auch mal wieder ins Kino gehen, aber. Ja, wir wollten ja wir gehen ja in Hateful Eight. Und ja, den feierst du ja schon tierisch ab. Nee, feiere ich überhaupt nicht. Naja, also du freust dich wahnsinnig auf den. Ja, ich freue mich auf den Film. Aber das lasse ich mir auch nicht mehr nehmen. Nee, das brauchst du dir auch nicht nehmen lassen. Ich freue mich auch auf. Ich habe immer Angst, wenn ich mich auf Filme freue, dass ich dann enttäuscht werde. Ja, kann ich verstehen. Und deswegen war es, glaube ich, auch vielleicht so eine Art Schutzmechanismus, dass ich mich nicht so auf Star Wars 7 gefreut habe. Weil es war wirklich, du hast es gerade gesagt, so dermaßen viel. Mein Kopf ist explodiert vor Star Wars. Es ging nicht mehr. Und dann auch noch kurz vorher, der absolute Blowout, dass da auch noch vor dem Kino Leute sich in Kutten und Lichtschwertern bekämpft haben. Das ist übergegluggert bei mir im Kopf. Und dann, Gott sei Dank, war der Film auch richtig gut. Und aber ich freue mich auf einige Sachen in diesem Jahr und ach, mein Gott. Na, da können wir dann noch ein anderes Mal drüber reden. Ich muss jetzt kochen, wir kriegen gleich Besuch. Ihr? Du schwule Sau. Ja, das ist er. Hä? Tschüss! Tschüss.